It's me, Mario! Zockhard! Ladies and gentlemen, welcome back to Zockhard! Oh mein Gott, es ist drei Monate her. Wir haben eine da trommelt der Herr Jeschke schon für uns. Wir haben eine dreimonatige, ungewollte Sommerpause vollzogen, in der wir einfach keine Folge aufgenommen haben. Unschön. Wir haben im Januar, Anfang des Jahres, haben wir angekündigt, dass wir uns vorgenommen haben, jeden ersten Sonntag des Monats eine Folge zu veröffentlichen. Wir hatten genau zwei Folgen, haben wir durchgehalten. Nein, vier. Vier sogar? Ach, krass. Nee, stimmt gar nicht. Du hast recht, wenn du es genau nimmst, haben wir zwei Folgen durchgehalten, immer am ersten Sonntag zu veröffentlichen. Dann haben wir trotzdem jeden weiteren, zwei weitere Monate eine Folge veröffentlicht, aber später dann, nicht am ersten Sonntag. Ja, und dann halt nicht mehr. Aber gut, so ist es manchmal im Leben, dann passieren Dinge und dann hat man keine Zeit und dann warst du auf Hochzeitsreise und ich habe mein Gewerbe aufgegeben und was nicht alles passiert ist. Und jetzt stehen wir hier und nehmen eine neue Folge Zockhard auf. Zockhard Folge 17 nach dem Podcast-Reboot. Und die heutige Folge steht unter einem ganz bestimmten Thema, so wie das eine vernünftige Podcast-Episode auch zu tun hat. Ja. Und wir haben einen Gast, worüber ich mich ganz doll freue und du dich, glaube ich, auch. Volle Kanne. Ja, sehr. Und zwar ganz kurz, der Herr Jeschke und ich, wir sind ja beide schwer Instagram aktiv und da haben wir natürlich auch viele Leute kennengelernt in der Zeit, so in den letzten, weiß nicht, anderthalb Jahren. Unter anderem die Jessie und die haben wir uns heute eingeladen, weil wir nämlich über Final Fantasy sprechen und es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der gesamten Erde, der mehr über Final Fantasy weiß und mehr Sammelfiguren und Spiele hat als du. Herzlich willkommen, Jessie. Hi. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf, auf jeden Fall. Gern. Schön. Ja, klasse. Also genau, wir haben dich tatsächlich über Instagram entdeckt und kennengelernt. Ich glaube, mich noch daran erinnern zu können, wie der Jeschke mich gefragt hat, hör mal, diese da hieß du ja nicht Jessie Farron, da hast du ja noch einen anderen Handle gehabt bei Instagram. Ja, genau, richtig. Genau, da hat der Jeschke gesagt, kennst du diese Jessie so und so irgendwie mit den ganzen Final Fantasy Sachen? Ich so, nee, keine Ahnung, wer ist denn das? Und dann haben wir die aber beide gefolgt und wir dachten erst, du wärst über jemand anderen irgendwie so in den Kreis gekommen, so von unseren Leuten, denen wir folgen oder was, und dann warst du aber einfach da. Ja, und seitdem haben wir irgendwann angefangen zu schreiben, haben uns irgendwie super verstanden, haben gemerkt, dass wir gar nicht mal so weit auseinander wohnen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben du, Jessie und ich uns ja tatsächlich mal aus Versehen auf der Retro-Börse gesehen vor ein paar Monaten, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Ja, genau. Richtig. Insgesamt haben wir uns ja einfach schon ein paar Mal geschrieben. Wir haben uns schon ein paar Mal beschenkt, wir zwei. Ja, allerdings. Ich habe ja letztes Jahr ein ganz, ganz unfassbar fantastisches Wichtel-Weihnachtsgeschenk über Instagram von dir bekommen. Und und das ist so unsere Geschichte, warum wir uns kennen und warum du heute Gast bist bei uns. Und natürlich, als wir überlegt haben, wir müssten mal einen Cast mit der Jessie machen, die hat einfach Ahnung über Final Fantasy. Natürlich deswegen, weil das so ist, weil dein Account ja auch bei Instagram fast nur über Final Fantasy und andere JRPGs geht, sind wir heute hier und reden über eine der größten japanischen klassischen JRPG-Videospielserien aller Zeiten, Final Fantasy, wenn nicht sogar der ältesten großen Serie, wenn man so will. Auf jeden Fall eine mit der ältesten. Dieses Jahr wird dieses Jahr 31 Jahre alt. Richtig. Wie du, Jessie, genau. Oder? Wenn man das verraten darf. Ja, selbstverständlich. Ich bin auch dieses Jahr 31 geworden und für mich ist das eigentlich mehr oder weniger so eine Art Schicksal, dass ich im gleichen Jahr geboren wurde wie mein natürlich absolut liebste Spieleserie Final Fantasy. Okay, das ist wirklich, das ist so Schicksal, das ist mindblowing. So. Ne? Ist so, oder? Ja, schon. Absolut. Kennst auch einfach keine Welt ohne Final Fantasy. Denn Dennis und ich haben noch die Jahre vor Final Fantasy, aber du nicht mehr. Doch, ich kenne schon auch noch einige. Ja, also Final Fantasy Fan bin ich tatsächlich erst seit 21 Jahren, also seit ich 10 bin. Davor gab es aber auch in meiner Kindheit schon ganz, ganz, ganz viele JRPGs. Tatsächlich zocke ich eigentlich schon seit ich 6 Jahre alt bin. Das kommt daher, weil mein Papa früher selber gezockt hat. Der hat quasi dann damals das erste Super Nintendo angeschleppt mit den ersten Rollenspielen, weil mein Papa damals anscheinend schon irgendwie Fan davon war, tolle Stories zu spielen. Und ja, dann haben wir das SNES gehabt und dann habe ich zu Weihnachten mit 6 Jahren meinen ersten eigenen Gameboy bekommen und dann, ja, war es eigentlich auch schon passiert. Warum ich so ein Fan von JRPGs bin, ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, dadurch, dass mein Papa halt eben diese ganzen Spiele angeschleppt hat, wie Secret of Mana, Illusion of Time, Lufia, Mystic Quest und wie sie alle heißen, die ganzen alten Klassiker, die man wahrscheinlich als Rollenspielliebhaber auch kennt, wenn man so in unserem Alter ist, ja. Bei uns war das tatsächlich immer so eine Familienzeit. Jeden Sonntag haben wir eigentlich alle zusammengesessen und Papa hat dann eben JRPGs gespielt. Wir haben dann dabei gesessen und ihm bei der Story zugeguckt. Und mein Papa hatte schon immer gehasst zu grinden, ja, Charaktere zu leveln oder sonst irgendwas. Konnte der noch nie leiden. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir halt sonntags immer mit der Familie zusammen die Story gespielt haben und ich unter der Woche dann eben seine Charaktere gelevelt habe. Als Witzig. Kind, ja. Weil er das halt überhaupt nicht mochte und so konnte ich halt selber auch ein bisschen an dem Spiel rumfummeln und habe dann halt immer seine Charaktere gelevelt und Sachen gefarmt für ihn und so weiter und so fort. Und er konnte dann sonntags halt eben die Story weiterspielen. Und so kam ich halt, ja, genau. Und so kam ich halt eben in diese ganze Spielewelt rein. Mittlerweile spielt mein Papa eigentlich gar nichts mehr, interessanterweise schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Aber bei mir ist es halt eben hängen geblieben. Er sagt auch heute immer, ach, was habe ich bei dir nur angestellt? Ja, das hat er eindeutig angestoßen, würde ich sagen. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber coole Story auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch was, wo ich mich immer gerne dran zurückerinnere, weil das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Ja. Das ist ja auch eine schöne Erinnerung. Also alles, was man so gemeinsam mit der Familie macht und gerade wenn daraus dann irgendwie so eine Art persönliches Hobby auch noch entwächst, dann ist das natürlich irgendwie eine nostalgische und schöne Erinnerung. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn ihr eine gute Zeit hattet. Und ich bin sowieso der Meinung, alles, was so in Richtung Tradition oder irgendwie so festgesetztes Ritual geht, so wie jeden Sonntag wurden JRPGs gespielt oder keine Ahnung. Ja. Also in einem wiederkehrenden zeitlichen Abspann haben wir immer mal wieder das und das gemacht. So dann ist es so was Besonderes für einen, weil wenn man das wiederholt, dann hat er ja auch irgendwie, dann bekommt das an Wichtigkeit irgendwie zugeschrieben. Ne? Auf jeden Fall. Vor allem, weißt du, wie das war? Die ganze Woche darauf zu warten, endlich zu wissen, wie die Story weitergeht, ja. Ja, okay. Das war schrecklich. Ich konnte immer kaum erwarten, dass endlich wieder Wochenende ist und ich wusste, wie die Story weitergeht. Ja, mein Glück sind wir erwachsen und können spielen, wann wir wollen. Ach nee, scheiße, wir müssen arbeiten gehen. Nein! Ja, nein, bitte nicht. Bleib zu Hause. Das war falsch im Leben, genau. Ja. Geht nicht arbeiten, Kinder. Spielt Videospiele. Spielt Videospiele, geht nicht arbeiten. Genau. Ja. Neues Motto von Zuckerhart, oh mein Gott. Zack, Jugendamt vor der Haustür. Gutes Vorbild. Also ich bin tatsächlich ganz froh, dass meine Eltern, was Videospiele und sowas alles betraf, doch sehr locker damit umgegangen sind, weil ich kenne halt viele Leute in meinem Alter, die durften das als Kinder alle gar nicht, weil die Eltern das natürlich alle verteufelt haben, wie das natürlich schon immer so war und auch heute noch ist bei vielen Leuten, ja, aber ich denke, wenn man das gut reguliert, so wie meine Eltern das gemacht haben, ich durfte immer spielen, aber ich musste halt auch meine Pflichten erfüllen, dann ist das auch alles kein Problem. Ja, also das ist ja so wie mit allem im Leben. Du Richtig. Musst halt einfach alles erstens in Maßen genießen und zweitens auch lernen, warum das wichtig ist, dass man Dinge in Maßen genießt. Nicht Absolut. Nur, dass man dann irgendwie in Anführungsstrichen abstumpft und das nicht mehr genießen kann, sondern auch, weil das einfach zu viel Zeit frisst, weil man vergisst, andere wichtige Dinge im Leben irgendwie auszuleben, wie zum Beispiel ein soziales Leben und Interaktion mit Leuten oder halt irgendwie Arbeit und Bude sauber machen oder vernünftig essen. Ja, genau. Und wenn man das alles irgendwie auf die Kette kriegt, dann kann man auch einfach zocken und dann ist es ja auch ein Genuss. Richtig, richtig. Aber apropos zocken, jetzt haben wir rausgefunden, wie du dazu gekommen bist. Ja. Jetzt vielleicht ganz kurz nochmal mit 10 Jahren dann Final Fantasy entdeckt. Erzähl mal. Genau, also ja, das war dann halt auch meinem Papa geschuldet, dass ich an Final Fantasy geraten bin, weil dadurch, dass er halt früher selber gezockt hat, sind wir, also meine Schwester und ich, sind immer in den Genuss der neuesten Konsolen gekommen. Meine Schwester übrigens ist mehr so die Nintendo-Spielerin, also die ist auch bei Nintendo geblieben, wohingegen ich dann halt eben dank Final Fantasy zur PlayStation gewechselt bin. Und als mein Papa dann damals die PlayStation 1 gekauft hat, war natürlich klar, weil wir ja riesen JRPGs-Fans waren, dass halt auch das besagte Final Fantasy VII, was ja in aller Munde war damals, natürlich auch ein Muss ist, ja. Und und auch mit dem Spiel war es eigentlich genauso wie vorher mit den Super Nintendo-Spielen, dass wir halt sonntags zusammen die Story gespielt haben und ich unter der Woche gegrindet habe, ja. Also auch da hat sich das weiter so fortgeführt. Und Final Fantasy VII war dann halt auch tatsächlich 1997 mein erstes Final Fantasy, was ich jemals gespielt und gesehen habe, war ja für uns Europäer generell das erste, weil ein anderes Final Fantasy gab es ja bei uns in Europa vorher gar nicht. War total mindblowing, wirklich. Also diese damalige Grafik war einfach Wahnsinn, was noch nie da gewesen ist bis dahin, ja. Diese Videosequenzen und diese epische Musik und diese düstere Story und das waren halt alles Sachen, die einen sehr, sehr, sehr gefesselt haben. Und ich denke, vielen anderen Leuten, die mit Final Fantasy VII angefangen haben oder das jemals gespielt haben, geht es da ganz genauso, weil es war einfach was Neues. Ja, absolut. Also. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Jeschke? Hast du auch Final Fantasy VII mitbekommen, als es rauskam? 97 kam das raus. Da war ich 11. Ich glaube, ich habe es ein Jahr später gespielt. Ich hatte nicht sofort eine PlayStation. Ich hatte ja auch den Super Nintendo. Aber mein erstes Final Fantasy müsste eigentlich vom Attila, also von unserem Magic-Dealer, irgendein amerikanisches Importspiel gewesen sein, weil ich mir bei dem des Öfteren ausgeliehen habe. Ich bin aber nicht mehr sicher, welche Version, also welchen Teil. Welcher ist denn in Amerika der erste, der erschienen ist, war? Eins. Ja, aber eins habe ich, ich weiß es nicht mehr. Wenn du auf dem Super Nintendo importiert hast, dann hast du entweder also US-2, was Japan 3 ist, oder US-3, was Japan 6 ist. Ja, genau. Das, ich weiß es nicht mehr. Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Okay. Confusion galore. Also, ja. Bis letztens, wo ich selber irgendwie hier mein PSP Final Fantasy 4 bei Instagram gepostet habe, weil ich das letztens bekommen habe, bis dahin habe ich das nicht gerafft, wie diese Namensverteilung quasi da so vonstatten gegangen ist. Das ist super kompliziert. Für mich allerdings auch. Ich wusste das auch ganz, ganz, ganz lange nicht. Genauso wie auch eines meiner Lieblings-JRPGs aus meiner Kindheit, Mystic Quest, ist ja in Amerika und ich glaube in Japan auch als Final Fantasy Mystic Quest erschienen. Das heißt zwar so, aber eigentlich hat es ja tatsächlich gar nichts mit der tatsächlich echten Final Fantasy-Reihe zu tun, obwohl es ja viele Leute gibt, die sagen, das hat was damit zu tun, dann gibt es welche, die sagen, nein, hat es nicht. Also das ist halt immer sehr kontrovers, ja. Genau, also das ist in Amerika erschienen als Final Fantasy Mystic Quest, in Japan nur als Mystic Quest und in Deutschland oder Europa als Mystic Quest. Ja, die haben das gemacht, um den amerikanischen Markt an dem JRPG zu gewöhnen, weil das ein bisschen leichter war als die normalen Final Fantasy Teile, um so reinzukommen und danach wurde, glaube ich, Final Fantasy 2 released in den USA. Ah, okay, also, das wusste ich jetzt auch nicht mehr genau, siehst du. Ja, aber das ist auch, ne, ich meine, es sind 31 Jahre Spielhistorie mit zig unterschiedlichen Titeln. Wirklich? Das sind ja nicht nur die 15 Haupttitel, sondern ja auch unendliche Spin-Offs. Ja, richtig. Genau. Richtig. Und da muss ich halt auch sagen, trotz dass ich so ein wahnsinniger Fan seit 21 Jahren bin, selbst ich habe nicht alle Spin-Offs. Oh ja, okay. Weil zum Beispiel, ich hatte nie einen Nintendo GameCube oder eine Nintendo Wii. Und normalerweise bin ich bisher wirklich immer so vorgegangen, dass ich mir jede neue Konsole, für das auch ein neues Final Fantasy rauskam, irgendwie gekauft habe. Vielleicht nicht immer direkt am Anfang oder später, aber wie gesagt, Nintendo, dieser GameCube und Nintendo Wii, das waren zwei Konsolen, mit denen ich mich nie so richtig angefreundet habe. Deswegen habe ich mir diese beiden Spin-Offs, die dafür rausgekommen sind, auch nie geholt. Crystal Chronicles war aber auch nicht sonderlich gut. Ja, das habe ich auch gehört. Wobei man sagen muss, die Version für den Nintendo DS, die es gibt, die ist sehr gut. Also Crystal Chronicles? Das ist aber, es gibt ein Crystal Chronicles. Genau, Teil, es ist ein eigenständiges Crystal Chronicles für Nintendo DS. Genau, richtig. Der wiederum ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe schon oft gehört, dass ich bei einem Crystal Chronicles für ein GameCube wohl nichts verpasst habe. Nee, das ist ja auch irgendwie. Ich habe das tatsächlich mal besessen. Das ist ja so ein Vierplayer-Game, ne? Ja, genau, richtig. Ja, man kann es auch mit mehreren spielen, genau. Ja, das war damals aber, glaube ich, noch nicht so ganz ausgereift, als das so rauskam und da so gemacht wurde. Das war irgendwie noch nicht so ganz durchdacht, so wie ich gehört habe. Ich glaube, kurz danach kam der Zelda-Teil, Four Heroes of Swords, oder wie das heißt? Four Swords? Four Swords, ja, genau. Und das war der, den gab's ja, das war der Wahnsinn. Okay. Ach ja, den hast du ja mit den anderen gespielt im Proberaum und so weiter. Klar, ne? Zu dritt, jeder hatte den GBAs, ein GBA. Also du musst dir vorstellen, du hattest den GameCube, wo das Hauptspiel drauf lief. Und jeder hatte ein Game Boy Advance mit. Da gab es ein Verbindungskabel zum GameCube. Ja. Und dann bist du mit vier Links durch die Welt gelaufen, hast Rätsel gelöst. Und wenn du in ein Haus gegangen bist und die anderen drei dann draußen geblieben sind, konntest du auf dem GBA im Haus weiterspielen. Oder in dem Dungeon, wenn du in einem anderen Raum warst, und die anderen haben dann auf dem Bildschirm weitergespielt. Das Wahnsinn. War der Wahnsinn. Ja, das ist echt genial, ja. Das ist wirklich das genial. Ist natürlich okay, echt gut. Ich meine. Warum gab es da nie irgendwie eine Umsetzung für die Wii U? Das wäre doch auch total prädestiniert dafür. Und weil du vier Gamepads brauchst. Ach ja, stimmt. Die Wii U, die lässt sich ja gar nicht mit mehr als mit einem Gamepad verbinden. Ne? Ich glaube sogar mit zweien, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Ja, stimmt. Aber war irgendwie sowas. Also das war ja auch schon absurd. Du brauchtest den GameCube, du brauchtest das Spiel für 60 Euro, dann brauchtest du vier Verbindungskabel und vier GBAs. Klar, du musst Kumpels haben, die richtig, alle einen GBA richtig, haben. Genau. Ja. Wobei man ja sagen muss, so sehr wie ich Final Fantasy und auch andere Titel von Square Enix liebe, Square Enix ist schon echt eine Geldmachmaschine. Klar. Ja, schon. Absolut, ja. Also was das betrifft, da sind die auch völlig skrupellos, muss man jetzt auch einfach mal so ganz klar sagen. Ja, leider ist das so. Ja, das ist ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das ist ja heutzutage fast irgendwie, ich meine, jede Firma melkt irgendwie so seine großen Franchises. Absolut. Das ist ja auch irgendwie normal. Warum solltest du, ich meine, du hast eine Firma und willst damit Geld verdienen. Ja, absolut. Und wenn du dann ein Franchise hast, was funktioniert, warum solltest du damit nichts mehr anstellen? Genau. Das Problem an der Sache ist halt, Sinn. Der Fanservice lässt halt oft leider sehr zu wünschen übrig. Das Nichtsdestotrotz, ich mag die Sachen, die entwickeln einfach, ja, weil die sind einfach gut. Das kann man auch nicht anders behaupten. Nur halt der Service dahinter könnte definitiv besser sein, meiner Meinung nach. Mhm. stimmt. Also, ja gut, aber das ist ja eigentlich was, da greifen wir ja fast schon ein bisschen genau, vor. Ich meine, wir müssen ja jetzt auch gar nicht chronologisch durchgehen und sagen, wir reden jetzt über jeden einzelnen Fall. Ach so, ja, nein, Teil. Klar, was natürlich. Das müssen wir sich nicht machen. Nicht? Oh. Aber später können wir, außer wir wollen jetzt noch 7 Folgen hier reden. Oder 15. Ich glaube, über jeden einzelnen Teil kann man bestimmt eine Stunde sprechen. Ja, definitiv, ja. Aber dafür bin ich ja gar nicht gut genug vorbereitet. Ich habe ja gar nicht so viele Final Fantasy-Teile. Ich weige denn durchgespielt. Also ich habe ja sogar durchgespielt, habe ich nur Teil 7 und Crisis Core. Mhm. Und das war's. Und bei Teil 8 habe ich den Endboss nicht geschafft. aber da war ich halt ganz am Ende und ich liebe Teil 8. Ich bin großer Fan. Muss das irgendwie nochmal ein anderes Mal, weil ich habe den gespielt, als er rauskam und das ist halt jetzt auch schon sehr lange her. Ich muss den nochmal für die Playstation, im PSN habe ich mir die runtergeladen, kann das auf der PSP oder der Vita, kann ich das nochmal spielen, das muss ich irgendwann nochmal nachholen, da einfach nochmal einen sauberen neuen Playthrough machen und dann auch den Boss schaffen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das war's. Ich habe Final Fantasy Tactics mal gespielt, aber da habe ich auch irgendwie nach 25 Stunden aufgehört, aus irgendeinem Grund. Und dann hört es schon auf. Ich habe weder 10 noch 10. Nee, Moment. Weder 10 noch 13 und 13.2 habe ich durchgespielt. Die 3 habe ich nicht gespielt. Und 4 habe ich ja gerade erst gekriegt. Aber 4 habe ich mir tatsächlich vorgenommen als nächstes. Ja, sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ich habe alle Final Fantasy Spiele, die ich habe ich auch komplett durchgespielt. Das ist einfach der Wahnsinn, oder? Wobei ich halt auch sagen muss, ich bin generell jemand, wenn ich ein Spiel anfange, spiele ich es zu Ende. Tarifa? Das ist sehr löblich. Genau, da hat der Eschke schon erzählt, dass der da mit dir drüber gesprochen hat. Du kaufst ja auch nur ein neues Spiel, wenn du ein neues Spiel brauchst. Genau, also normalerweise, ne? Jetzt habe ich tatsächlich noch 2 Spiele im Backlog, was für mich sehr viel ist. Ja. Wobei, nein, es ist ja jetzt nur noch eins, weil das eine von den beiden spiele ich ja gerade. Ja, tatsächlich. Also ich bin halt nicht der riesen Game-Collector, muss halt jetzt irgendwie jedes Spiel in meiner Sammlung haben, sondern ich spiele tatsächlich die Spiele, die ich unbedingt spielen will, und die spiele ich dann auch durch. Super. Also ich meine, das ist für, sowohl für den Geldbeutel als auch fürs Gemüt die allerbeste Taktik. Ich hätte so gerne die Muße, das einfach genau ja. so zu machen. Aber manchmal, ja, vor allen Dingen, manchmal ist es hart, ja. wirklich. Also wenn du dann, wie ich hatte jetzt, jetzt vor diesem, was ich jetzt gerade spiele, habe ich ein Spiel gespielt, das war so totsterbenslangweilig. Also da denke ich dann auch immer so, boah, ist das eine Quälerei. Gell? Aber ich ziehe es dann durch, weil ich habe das scheiß Spiel bezahlt und will es dann auch zu Ende spielen. Ich muss dann trotzdem auch wissen, wie es zu Ende geht, auch wenn es langweilig ist. Boah. Wow, okay, großen nicht, Respekt. Nicht. Ich habe schon so ja. viele Spiele aufgehört. Ne? Ich habe gerade JRPGs. Irgendwann, wenn die langweilig sind, dann frage ich mich halt irgendwie gerade so nach, weiß nicht, 15 Stunden, frage ich mich, okay, wie viele Spielstunden sind es vielleicht noch? Dann gucke ich so online nach, wie viel man da im Durchschnitt für braucht. Und dann überlege ich, ziehst du das jetzt durch und läufst Gefahr, dass es bis dahin genauso langweilig ist und dich total anödet? Oder hörst du jetzt auf? Und dann denke ich manchmal, oh, komm, du hast schon 20 Stunden investiert, noch 20 sind nächste. Ja, genau. Oder ich sage dann, ah, nee, ich halte. Ja, genau, richtig. Also, wobei, ich muss auch zugeben, gerade bei RPGs mache ich das ganz selten, dass ich aufhöre. Weil meistens ist die Story gut genug, dass mich das irgendwie bei Stange hält. Und so richtig langweilige JRPGs habe ich, glaube ich, noch nie angefangen. Dann spiel bitte nicht Shining Resonance. Ah, okay. Das war alles, was ich zuletzt gespielt habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein langweiliges JRPG gespielt wie das. Ernsthaft. Oh mein Gott. Wirklich, vor allem diese Konversation, die waren so, die kann man damit vergleichen, als würdest du einen schlecht übersetzten Film gucken. Oh, nein. Weißt du, so diese ganz furchtbar. Ich bin ja zum Beispiel auch so ein Anime-Verfechter. Ich gucke Anime generell auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das ist ja auch immer so eine Streitfrage, sage ich mal. Ne? Weil da ist es ja leider wirklich oft so, gerade in diesem Anime-Genre, dass die deutschen Übersetzungen ganz furchtbar sind. Und so ungefähr kann man sich dieses Spiel vorstellen. Ja. Oh nein. Ich fand ja schon die Synchro, oder das ist wieder, ich schlage wieder einen kleinen Bogen zurück zu Final Fantasy. Ich fand die Synchro ja bei Final Fantasy X ganz schön. Grausam, knirschig. Ganz grausam, wirklich. Zum Glück konnte ich damals zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gespielt habe, eigentlich so wie noch gar kein Englisch, außer das Schulenglisch, was man halt bis dahin so lernt, ja. Da ist einem das noch nicht so aufgefallen. War ja damals auch das erste Spiel so mit Sprachausgabe, ne? Gab es ja bis dato auch noch nicht. Da war das noch nicht so schlimm. Wenn du es jetzt noch mal spielst mit deinen aktuellen Englischkenntnissen, dann ist es so grausam. Ja, kann man vergessen. Das ist aber bei vielen Sachen leider mittlerweile so, ne? Richtig, richtig. Aber du hast recht, gerade wenn man heutzutage zurückblickt, ne? Weil früher ist einem das nicht aufgefallen. Nicht. Früher hat das auch irgendwie den Spaß nicht geschmälert. Nein, gar nicht, überhaupt gar nicht. Heutzutage hat man höhere Ansprüche. Ich versuche, diese Ansprüche nicht auszuleben. Ja, doch, da hast du schon recht, genau. Ja, aber um nochmal auf das Thema mit dem Geldbeutel zurückzukommen. Ja, dadurch, ich bin zwar kein großer Game-Collector, aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mein ganzes hart verdientes Geld in irgendwelche anderen Sachen reinstecke. Ne? Hier, pass auf, warte. Ich habe mich heute super vorbereitet und habe vor ein paar Wochen von Jessie eine Instagram-Story, habe ich einfach einen Screenshot von gemacht. Ach ja, ich kann es mir denken. Deine Collection umfasst 50 Spiele, die du ja dann anscheinend auch alle durchgespielt hast, was schon verrückt ist. Aber der Hauptteil des Geldes geht nicht in Spiele, sondern in die 166 Final Fantasy Figuren. Genau, richtig. Ach du meine. Es sind mittlerweile gut 170, also es sind noch mal welche dazu. Aber da hört ist ja noch nicht vorbei. Dann kommen noch 30 Final Fantasy Bücher, 34 Plüschtiere und 35 andere Sachen. Also gehe ich mal von aus, irgendwie Schlüsselanhänger oder keine Ahnung, irgendein Merch. Alles Mögliche, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Ich hab Kartenspiele, ich habe ein Parfüm von Final Fantasy 13. Es gibt ja alles, was man sich so vorstellen kann, irgendwie von Final Fantasy, Also das ist Wahnsinn einfach. Gerade hier diese ganzen Sachen von dieser japanischen Firma Taito. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die stellen sehr viel Merch her und gerade für Final Fantasy 14 ganz viel Merch, und die haben haben halt alles mögliche, sowas wie Lampen und irgendwelche, dann habe ich so ein Flappy Bird mit so einer Solarfunktion, wenn du den irgendwo auf die Fensterbank stellst, dann fängt der an, also so ein Schokobo ist das, fängt der an mit den Flügeln zu schlagen und lauter so Späße, ja. Das ist total unnütz, aber es ist halt unheimlich schön anzusehen und für eine Sammlerin wie mich natürlich auch ganz toll, sowas zu haben, weil ich muss natürlich sowas einfach haben, wenn ich das sehe. Außerdem, wenn es ein Schokobo ist, sowieso, ja. Klar. Das ist ganz klar. Oder jetzt zum Beispiel habe ich letztens ein elektronisches Notepad in Form eines Mogris auf eBay gefunden, auch von der japanischen Firma Taito. Das ist tatsächlich einfach nur so ein Notepad. Du schlägst es auf, kannst dann einfach mit einem Stift dann irgendwas drauf notieren und dann kannst du dann unten auf dem Knopf, kannst du das dann wieder löschen. Also es ist unnötig, gerade in der Smartphone-Zeitalter, das wir heute haben. Aber es ist halt unheimlich witzig und es ist einfach süß. Ja, und das ist ja genau der Punkt, ne? Also in dem Moment, wo du irgendwie Liebe für so ein Franchise entwickelst und dann siehst du einen Artikel mit dem Logo da drauf, das dann willst du das haben. Ja. So, ich kenne das selber von so zwei, drei so Franchises, die ich halt wirklich extrem liebe, wo, wenn ich was sehe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, das gibt's mit Nier-Logo oder mit Bioshock-Logo. Ja, genau, oh mein Gott. Das muss ich haben oder so, ne? Und das ist, ich kann das ja, nicht mal erklären. Ja, das ist einfach so. Das also, muss man dann einfach haben. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich bin eigentlich recht wählerisch. Also ich kaufe natürlich nicht alles jetzt wild drauf los. Es gibt auch einige Figuren, die ich schon wirklich für einen günstigen Preis hätte kriegen können, aber die haben mir dann einfach nicht gefallen. Ja, das kommt zwar so höchst selten vor, aber das gibt es tatsächlich auch. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Es gibt zum Beispiel eine Version von dem Odin aus Final Fantasy VIII. Mit dem Sleipnir, also mit dem Pferd, ne? Grottenschrau, das Ding. Also, das würde ich vielleicht mal kaufen, wenn ich es irgendwo für einen Zehner finde, aber sonst, ne. Also, ich will mir das auch nicht in mein Regal stellen. Ja, gut, ich meine, eine gewisse Qualität sollte man schon haben. Ja, ich meine, es ist ein offizieller Square-Artikel, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden, aber ich finde es einfach nicht schön. Ja. Ne, und ansonsten, meine Figurensammlung ist ja schon sehr extrem. aber die Stücke, die ich habe, die haben mich auch echt teilweise viel Schweiß und Nerven gekostet. Also das kann man nicht anders sagen, ja. Die meisten Sachen, ich wohne hier in einem kleinen Dorf, ja, im Westerwald. Ja. Wir haben hier 1500 Einwohner. Ich bin in einem noch kleineren Dorf aufgewachsen mit 300 Einwohnern. Wahnsinn. Ja. Ich glaube, okay, das ist klar. In der Straße, wo ich gewohnt habe, als ich ein Kind war, haben gefühlt 350 Leute gewohnt. Ja, genau. Und so viele hatten wir halt im Dorf. Also wir hatten wahrscheinlich mehr Kühe als Einwohner. Also so wirklich so typisch Land- und Dorfleben halt. Aber hier gibt es halt auch selbst in den größeren Städten hier in der Nähe, es gibt halt nicht so Läden, wie man das sich vielleicht in Japan so wünscht oder so. Es gibt halt wenig Läden mit Merchandise. Generell aus Gaming und sonst irgendwas. In Koblenz, das ist übrigens die Stadt hier bei mir in der Nähe, die am nächsten ist, da gibt es einen Laden, der hat ganz früher hat der auch mal Final Fantasy Merch verkauft, aber hauptsächlich halt so Manga und Anime-Kram. Der hatte vor etlichen Jahren, hatte der aber auch noch Final Fantasy Merch, da konnte man schon noch das ein oder andere ergattern, musste man natürlich aber auch ein bisschen auf die Preise gucken, weil solche kleinen Läden sind natürlich in der Regel auch sehr teuer. Ja, klar. Ist auch kein Wunder, ne? Die verkaufen einfach insgesamt weniger und haben natürlich trotzdem ihre Miete. So, genau. Ich als ehemaliger Ladenbetreiber habe irgendwie einen ganz anderen Respekt vor sowas, seitdem ich einmal selbst. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Aber kann ich natürlich verstehen. Dann stehst du da und denkst so, boah, ey, ich meine, die Figur ist ohnehin schon teuer und hier kostet die nochmal 10 Euro mehr als im Internet oder so. Ja. Dann überlegt man sich das. Ne? Deswegen gibt es halt solche Läden dann heutzutage doch kaum. Beziehungsweise die halten sich dann vielleicht nur dann über Wasser, weil sie noch gleichzeitig auch Online-Handel betreiben. Ne? Genau, und dieser Laden, wo ich dann halt früher dann die ein oder andere Figur abgreifen konnte, die mittlerweile machen die halt mehr so Tabletop und Pen and Paper Sachen. Die verkaufen natürlich auch noch viel Manga-Kram und sowas alles, aber mehr so Tabletop und Pen and Paper ist halt mehr so deren Schwerpunkt mittlerweile. War damals auch schon ein großer Teil, aber mittlerweile halt schwerpunktmäßig in dem Laden. Und von daher, eigentlich sind 90% der Sachen, die ich in meiner Sammlung habe, sind tatsächlich von eBay. Viele Sachen kriegst du halt gar nicht so und musst halt einfach Glück haben, dass sie irgendwer von irgendwo mitgebracht hat und vielleicht bei eBay reinstellt oder sonst irgendwas, ja. Als ich angefangen habe zu sammeln, ich sammle übrigens seit 15 Jahren jetzt, immer mal mehr und mal weniger. Mhm. Mein allererstes Stück in meiner Sammlung war tatsächlich ein Chocobo-Plüschtier. Habe ich mir damals von meinem ersten Ausbildungsgehalt gekauft. Ich glaube für 30 Euro damals oder so, was ja für ein Plüschtier auch echt teuer ist, ne? Ja, genau, ja, und den hatte ich irgendwo online gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau wo, aber ich weiß, dass es damals auch noch einen Online-Shop gab, der hieß Final Fun. Die hatten auch einen Laden in Berlin und die hatten immer ganz großes Angebot, wovon aber irgendwie so 80% immer ausverkauft war bei denen. Und in dem Online-Shop habe ich mir auch ganz oft Sachen bestellt, die waren auch unfassbar teuer, aber dadurch, dass ich damals da 1, 2, 3, 4 Sachen gekauft habe, habe ich halt heute auch viele Sachen in meiner Sammlung, die halt wirklich auch extrem selten sind und es so gar nicht mehr gibt. Und die habe ich halt damals da ergattern können in dem Shop. Mittlerweile gibt es den auch schon lange Jahre nicht mehr, aber damals gab es den noch. Hier kann ich dich jetzt schon mal vorwarnen auf deine vorstehende Japan-Reise. Mhm. Oh ja. Weil, ohne Scheiße. In Akihabara. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, unglaublich. Das Gute oder vielleicht auch Schlechte für mich ist, wir machen ja so eine kleine Rundreise und die hat ja so eine festgelegte Route und wir sind eigentlich nur 1,5 Tage in Tokio. Es ist schon hart, aber für mich ist halt hauptsächlich wichtig, ich möchte auf jeden Fall in das Square Café. Und in das Atnia-Café möchte ich halt gerne. Das sind halt so meine 2 Tagesziele für Tokio. Und ich denke mal, das wird einfach so totale Überforderung überhaupt. Ich meine, wie gesagt, ich als Dorfkind bin ja hier in der deutschen großen Stadt teilweise schon überfordert. Tokio ist leicht voll. Ja, auf jeden Fall. Tokio ist schon groß und voll, aber auch mega definitiv. Geil und wunderschön. Ja, echt eine richtig schöne Stadt. Es wird meine absolut erste Japan-Reise und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe halt ein gutes Angebot im Internet gefunden, wo halt eine Reise ist, wo halt von allem was dabei ist. Also wir haben halt Stadtleben, wir machen aber auch viel Kultur und Natur und deswegen habe ich mir gedacht, das finde ich eigentlich für meine allererste Japan-Reise ganz gut, wenn da so jemand ist, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, sage ich mal, ja. Und ich habe auf jeden Fall geplant, dann in naher Zukunft irgendwann auf jeden Fall auch nochmal nur nach Tokio zu fliegen. Ja, lohnt sich. Absolut. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ja, allein schon, um meine Kauflust zu befriedigen da. Ja, ich habe gerade schon völlig, was macht ihr für eine Reise? Flugzeug? Also wir fliegen oder? Halt eben nach Tokio, dann sind wir da 1,5 Tage und von da aus reisen wir dann halt mit Bus und Bahn reisen wir dann weiter. Und sind dann an verschiedenen Orten, bis wir dann am letzten Tag in Osaka sind. Ah, ist ja gut. Wir dann am letzten Tag. Wer war das? War das Suki? Nein, Suki ist, ich weiß gar nicht, wo er ist. Nein. Ich glaube, der hat sich verkrümelt oder so. Ich weiß es nicht. und dann kommen wir halt irgendwann in Osaka an und von da aus geht es dann wieder nach Hause. Genau, richtig. Aber ich... Wenn ihr zurückfliegt, dann kannst du natürlich versuchen, dass du vielleicht, weiß ich nicht, so dir einen extra Koffer irgendwie vor Ort besorgst oder so und den vollstopfst, weil die Figuren, die sind ja auch groß. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Verwahrst du die Schachteln auf? Also bei den Figuren, ich bin niemand, dem das jetzt unheimlich viel wert ist, weil bei mir ist es tatsächlich so, alles, was einmal in meiner Sammlung ist, bleibt auch in meiner Sammlung. Ja? Deswegen sind mir Verpackungen in erster Linie eigentlich nicht so wichtig. Ich weiß, ganz viele finden das wahrscheinlich total furchtbar, aber meine Figuren stehen halt nur mal in meinen Glasvitrinen und ich finde die Verpackungen da drum einfach zu schade, weil dafür sind die Figuren einfach viel zu schön. Ja. Wenn ich Verpackungen habe, bewahre ich sie auf. Wenn es keine gibt, wenn ich eine Figur ersteigere oder sonst irgendwie bekomme, dann ist es auch nicht schlimm für mich. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bewahre die Verpackungen aber eigentlich auch erst auf, seit wir hier in unserem Haus wohnen. Wir haben ja vor 2 Jahren ein Haus gekauft und davor hatte ich halt auch nur eine Wohnung, davor halt das Zimmer bei meinen Eltern und da hatte ich halt auch nicht so viel Platz. Und da habe ich auch noch nicht so viel für meine Sammlung gekauft, wie jetzt in den letzten 2 Jahren, muss ich tatsächlich sagen. Genau. Weil du hattest halt irgendwann Platzmangel und es war halt dann kein Platz mehr. Und es gab dann halt immer mal Zeiten, wo ich halt mal mehr und mal weniger gekauft habe. Aber seit wir hier jetzt halt wirklich sesshaft geworden sind und ich wirklich halt mein eigenes kleines Räumchen für meine Sammlung habe, macht es halt auch wieder viel mehr Spaß zu sammeln. ja. Ja klar, man kann es einfach schöner präsentieren. Genau. Ne? Du hast da deine Glasvitrinen, kannst dich schön irgendwie ausstaffieren mit den Figuren und die, wie so Dioramen irgendwie präsentieren. Und genau. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes, weil wenn ihr irgendwie das merke ich gerade so. Ich komme gerade in meinem Zockzimmer so ein bisschen an die Grenzen, was Regale angeht und muss schon in zweiter Reihe irgendwie sortieren. Ja, das ist schade, das ist einfach, ne? Ja, genau. Das sind Luxusprobleme, die kann man gar nicht in Dimensionen fassen, wenn man sagt, ich muss meine gigantische Spielesammlung schon in zweiter Reihe sortieren. Das ist absolut, ja. Das ist wirklich. Ich fühle mich ekelhaft dabei, das so auszusprechen. Ich habe just für dich ein Spendenkonto eingerichtet an der Sparkasse Duisburg für weitere Regale. Dann kannst du ein größeres Spendenziel direkt ausmachen, weil ich brauche dann auch ein größeres Zimmer. Ja, genau. Weil ich habe ja Schrägen hier oben im Zockzimmer. Ich kann ja keine Regale mehr aufstellen. So arm dran bin ich ja. Ich kann keine Regale aufstellen. Das ist wirklich schlimm. Aufstellen. Wir werden diese Gauben, wirklich schlimm. Stretch Goal sind Gauben bei dir einbauen lassen in dem Dachboden, damit du wieder Regale hinstellen kannst. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, also ich muss halt tatsächlich sagen, ich glaube, in den 2 Jahren, wo wir jetzt hier im Haus wohnen, hat sich meine Sammlung bestimmt verdoppelt. Wow, ja. Okay, ja. Ja klar, wenn du den Platz hast, dann macht man es halt auch. Richtig, ne? Ja. Eben, das ist wie mit allem, ne? Wenn du einmal anfängst, dann machst du halt immer weiter und wenn du halt keinen Platz mehr hast, dann machst du irgendwann langsam und wenn du dann wieder mehr Platz hast, dann am Anfang, als wir hier eingezogen sind, habe ich gesagt so, boah ey, guck mal, wie leer meine Vitrinen sind, gell? Ja, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ja, das stimmt, das geht echt flott, ja. Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Vor allem, es gibt auch immer Zeiten, da findet man unheimlich viel bei eBay und dann gibt es tatsächlich aber auch Monate, wo du so gut wie gar nichts findest, ja. Also das habe ich auch immer wieder mal. Jetzt gerade im Moment ist wieder so eine Phase, wo ich wirklich wenig finde. Ich muss halt auch dazu sagen, ich kaufe halt auch nicht immer alles so, ja, wie ich es jetzt sehe, sondern es gibt halt schon viele Figuren, die ich gern hätte, aber nicht für alles Geld in der Welt. Also ich bin halt auch noch ein Sparfuchs dabei, ja. Muss ich halt auch dazu sagen, weil ich glaube, wenn ich das nicht so gemacht hätte, wäre meine Sammlung halt auch nicht so groß, ja. Weil die Figuren sind natürlich schon teuer und da muss man halt auch einfach ein bisschen gucken, dass man auf einen guten Preis kommt. Tut mir für die Verkäufer zwar manchmal dann auch ein bisschen leid, aber was das Sammeln betrifft, da denke ich dann doch in erster Linie an mich selbst. Ja, aber im Endeffekt, wenn die zustimmen, ist der Preis für die auch vollkommen in Ordnung. Sonst würde jeder sagen dann, nein, danke. Ja. Ich habe schon einige Figuren ersteigert, wo ich im Endeffekt gedacht habe, boah, würde ich mich ärgern an deiner Stelle, gell? Ja, genau. Aber das ist ja genau der größte Spaß, finde ich persönlich sogar am Sammeln, weil wenn du einfach nur, sagen wir mal, du verdienst einen Arsch voll Kohle und du hast irgendwie, dir ist halt scheißegal, du hast halt ein Haus und hast Platz und dann gehst du halt hin und gehst du im Internet irgendwie bei, keine Ahnung, Play Asia oder sonst wo, irgendwie gehst du hin und sagst, oh, ich bestelle mir jetzt das und das. Ja. Ist mir vollkommen egal, weil ich habe die Kohle, ich habe den Platz, dann kommt das an, packst du aus, stellst du hin und denkst, okay. Genau, richtig, Das ist doch total kacke, ne? Genau, wenn du ganz, ganz lange nach was suchst und das dann endlich findest und vor allen Dingen dann auch irgendwie für einen Preis bekommst und wenn dann sogar noch der Thrill von einer Ebay-Auktion irgendwie mit einspielt und du sitzt da irgendwie in den letzten Sekunden und hoffst, dass sich keiner überbietet, dann ist das natürlich richtig geil. Das ist und dann macht so. Das auch irgendwie doppelt und dreifach Spaß. Oder du gehst auf eine Börse und entdeckst endlich was du seit Jahren schon gesucht hast. Weißt du noch mein Geburtstagsgeschenk vom Paddy? Der hat mir für ein GameCube FIFA 2000 oder so geschenkt. Ach ja. Hat er bei Medimobs oder so bestellt. Ach cool. Hat ihn eingepackt und mir direkt gegeben. Hat also auch gar nicht reingeguckt. Und ich mache das Spiel auf und da ist kein FIFA drin, sondern Paper Mario für ein GameCube, was irgendwie 90 Euro wert ist. Richtig. Und ich habe erst gedacht, das ist bescheuert, wieso schenkst du mir den Paper Mario sofort? Du sagst, nee, ich habe dir FIFA geholt. Ich sage, nee, hier ist Paper Mario drin. Wie cool ist das denn? Für 3 Euro Fußballspiel habe ich Paper Mario bekommen. Ja, saugeil. Ey, was war? Ja, okay, noch so eine Nummer hatte ich auch irgendwie. Mein Schwager, also der kleinere Bruder von meiner Frau, der hat auch, da war der glaube ich 16, da waren wir auch zum ersten Mal mit ihm auf der Retro-Börse. Da war ich mit. Und dann hat er sich, stimmt, da warst du ja doch dabei, genau. Da hat er sich doch eine PlayStation 1 geholt und ich glaube irgendwie, die war irgendwie 10 Euro. So mega günstig. Irgendeiner hatte irgendwie mehrere Konsolen übrig und sagte, nee, komm, hier, alles muss raus, so hau weg. Ja, ja. Und PlayStation 1, 10 Euro und hier, nimm noch das Spiel dazu. Und dann war das irgendwie so ein Formel-1-Spiel, hat er dem einfach in die Hand gedrückt, so total egal. Und ja, ja, komm, hier noch, hast noch eine Memory Card, so, was weiß ich. Und dann haben wir danach irgendwie so kurz da reingeguckt irgendwie. Er war natürlich glücklich, und dann haben wir reingeguckt. Und dann war das, die Hülle war irgendwie Formel 1 so und so. Dann machst du auf, dann war da irgendwie eine Anleitung drin von irgendeinem Fußballspiel oder so. Und die CD war nochmal ein vollkommen anderes Spiel, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber solche Geschichten haben sehr absurd Kauf. Ja. Das ist echt gut. So was ist mir tatsächlich noch nie passiert bisher. Also da muss ich auch sagen, ich habe auch bisher noch nie bei irgendwelchen Auktionen mit Figuren oder sonst irgendwas wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, wirklich. Glück, ja, weil da kann ja auch sonst was passieren, wenn die das schlecht irgendwie verpacken oder so. Gerade bei losen Figuren, hast du ja gerade gesagt, manchmal, wenn du die bei eBay bestellst, dann sind die ohne Verpackung oder so. Ne, dann, wenn die Lose eingepackt sind, dann kann ja auch mal was abbrechen oder so. Ne? Also ich glaube, das Schlimmste, was ich bisher tatsächlich erlebt habe, ist einfach, dass die Figuren total eingestaubt sind. Ja, das kann man ja leicht beheben. Ne? Genau, das ist dann halt einfach so ein bisschen Saubermacharbeit, aber wenn du da halt mit einem Pinsel und ein bisschen Wasser dran gehst, dann sehen die danach auch wieder aus wie neu. Also das war tatsächlich das Schlimmste. Letztens hatte ich irgendwann mal, da habe ich so eine Limited Edition Final Fantasy 13 Elixier Dosen Set. Das war irgendwie so ein Energy Drink, das ist damals auch nur in Japan erschienen und so. Mhm. Das habe ich ersteigert bei eBay auch für einen echt guten Preis. Und dann kam das hier an und dann war auf der Rückseite von der Verpackung so ein großer Fettfleck, ne? Ist echt ärgerlich, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, ich stelle es eh auf, man sieht es nicht so sehr, aber ich habe den Verkäufer angeschrieben, habe gesagt, hier, das hat man in deiner Auktion auch nicht gesehen. Und der war dann aber auch direkt zuvorkommen, hat gesagt, es tut mir echt leid, ich habe das nicht gesehen. Und der hat mir dann auch direkt einen Teil der Kaufsumme erstattet. Also, weil er sagte erst, ja, du kannst das zurückgeben. Habe ich gesagt, nee, ich will das ja behalten. Das ist ja eh schon super selten gewesen und deswegen fand ich das dann auch ganz gut. Also was das betrifft, hatte ich bis jetzt tatsächlich immer Glück. Toi, toi, toi, ja. Ja, absolut, genau. Ja. Aber was die Warterei und was dieses, was diesen Thrill beim Sammeln halt betrifft, das, worauf ich mit am meisten gewartet habe, war meine Final Fantasy X Kimari-Figur. Super selten, ist sehr, sehr groß, im Scale 1:6. Die sind echt richtig cool, die Figuren, die sind der Hammer. Werden eigentlich echt immer für einen sehr hohen Preis gehandelt, war ich aber immer zu geizig für. Und es hat jetzt insgesamt 5 Jahre gedauert, bis ich diese Figur zu einem mir annehmbaren Preis gefunden habe. Ja. Ja, genau. Aber dann freut man sich ja umso mehr. Ja, ne? Wahnsinn. Also, du hast 5 Jahre gesucht. Ja. Ne? Und ich freue mich tatsächlich auch immer noch jeden Tag, wenn ich diese Figur in meiner Vitrine sehe, ja. Also. Und das ist doch super, gell? Dafür ist es doch genau gut, weil sonst, ne? Gerade schon sagte, wenn du es einfach kaufst, weil du die Kohle hast und du hast keinen Bock irgendwie zu warten, bis es günstiger wird oder so, dann ist es halt nicht wertlos, aber dann hat es halt keine Geschichte und so freust du dich jedes Mal über dieses wunderbare Schnäppchen. So, ich habe auch so ein paar Special Edition oder so, ich sammle jetzt kaum Figuren, wenig, aber so ein paar Sachen habe ich halt irgendwie auch, wo ich denke, so, boah, da hast du so lange nachgesucht und das ist so schön, dann nimmst du es in die Hand. Ja, genau, richtig. So ist es wirklich. Und so ist es halt auch, wenn ich dann irgendwie meine Vitrinen mal umräume oder wenn ich dann halt irgendwelche Sachen raushole, um für Instagram Fotos zu machen oder so. Ich denke mir dann jedes Mal, ist das toll. Und ich finde, solange du als Sammler so noch fühlst, ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall, denn wenn das weggeht, dann... Ja, dann musst du dir mal Gedanken drüber machen, ob Sammeln immer noch dein Ding ist. Genau. Ja. Ich hatte jetzt habe ich mir den Game Boy Pocket in der Originalfarbe von dem alten Game Boy. Ach, das ist bei, ja cool. Ja, der graue mit den roten Knöpfen. Ich habe bei Kleinanzeigen gefunden für 20 Euro. Mhm. Der kann nicht wahr sein. Sofort angeschrieben, gesagt, ich nehme den. Egal, Versandkosten ist mir egal. Ja. Ich sagte, ja, Versandkosten wären 5 Euro, lass uns das einfach teilen, dann ist das fair. Sag ich, ja, mache ich, kein Problem. Da braucht man ja manchmal mehr drüber nachzudenken, ne? Kam hier an, das Ding ist, boah. Und dann habe ich mich noch ein bisschen mit geschäftigt. Es gab nämlich 2 Versionen. Eine mit dieser Ladelampe an der Seite, wie der normale Gameboy auch hatte. Ja. Und einmal ohne. Und die ohne Ladelampe hat oben noch an dem Anknopf so ein rosa Touch wie die Knöpfe. Und die ist wohl noch seltener. Ah, ja. Das war wohl die allererste Auflage von dem Ding. Dann habe ich das Teil ausgepackt, dann guckst du und denkst, hey, irgendwie fehlt doch die Ladelampe. Guck, oben ist das auch noch dieses Teil, was noch seltener in der Erstauflage ist. Ey, das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. Ey, du immer mit deinen eBay-Kleinanzeigen, ja. Weißt du noch, dein PSP-Spielepaket irgendwie für 50 Euro, dann war das vollgestopft mit auch mit 10 JRPGs. 10 PSP-Spiele, die allerfeinsten JRPGs, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2. Mega. Dann, was weiß ich, was da noch drin war, sagt er mir, ah, hier 50 Euro, ich will das nicht loswerden. Breath of Fire. Ja, genau, Breath of Fire 3. Das ist Wahnsinn. eBay-Kleinanzeigen mag ich mittlerweile sogar auch fast lieber als eBay. Also was man da teilweise auch findet, das ist schon echt der Wahnsinn. Also Hammer. Aber man kann halt, da ist halt das Gute, dass man kann mit den Leuten schreiben, diskutieren und bei eBay gibt es halt dein Gebot ab und wenn in letzter Sekunde von irgend so einem Heini überboten wird, dann ist es weg. Hast du recht, auf jeden Fall. Hat natürlich auch seinen Vor- und Nachteil, ne? Wenn halt keiner drauf bietet, kriegst du es günstig, aber also Kleinanzeigen ist halt ein bisschen entspannter irgendwie. Ich finde das auch ganz cool und vor allem, wenn du den Leuten halt nicht dumm kommst, dann kommen die dir in der Regel auch immer entgegen. Ja, genau. Ne? Wenn du irgendwie mal guten Tag und Danke und Bitte benutzt, dann ist das eigentlich kein Problem. Ja, das sind so die grundlegenden Etiketten. Finde ich allerdings auch, wenn man irgendwie sagt so, hi, ich interessiere mich für dein Angebot, was ist denn deine Schmerzgrenze oder wärst du mit dem und dem Preis einverstanden? Wenn man den Leuten so kommt, dann sind die auch direkt viel verhandlungsbereiter, als wenn du sagst so, ey, was letzte Preis, ne? So wie man das halt eben aus den ganzen Memes und weiß ich nicht, was eben kennt, das ist ja tatsächlich leider oft so. Ich habe auch meine ganzen Super Nintendo Big Boxen bei Kleinanzeigen gekauft. Ja. Auch eigentlich richtig gute Preise. Hammer, wirklich echt gut. Das ist ja auch so ein Punkt, der mich extrem ärgert. Ich hatte diese ganzen Sachen ja alle mal. Diese ganzen seltenen Spiele, die man früher mal so hatte. Aber als ich damals ausgezogen bin, hatte meine Mom die dann alle verkauft, leider. Ohne dass ich irgendwie was davon wusste. Und dann war halt einfach mal alle Spiele weg. Ah, das ist so, das ist sowas, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, blutet mein Herz. Boah, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Sachen von meinem Kind wegwerfen oder so. Also das geht überhaupt gar nicht. Nur, weil wir das vielleicht schon mal selber erfahren haben. Und dazu muss ich sagen, meine Mutter hat nie irgendwas weggeworfen. Die Sachen, die weggekommen sind, die habe ich selber irgendwie verkauft oder so, wo ich mir heute auch noch kräftig in den Hintern beiße bei einigen. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, Sachen. Also ich glaube, man kann mit ruhigem Gewissen jetzt Sachen wegschmeißen, weil nichts mehr limitiert rauskommt für Kinder. Von den neueren Sachen. Alles, was jetzt rauskommt, das hat so hohe Auflagen oder nur noch digital oder irgendwie. Ja gut, aber das ist ja vielleicht nochmal was anderes. Also ob das eine Limitierung hat oder so, das ist dann bei unseren alten Videospielen wäre es vielleicht der Fall gewesen. Ne? So wenn deine Mutter all deine Mega Man X-Teile für Super Nintendo weggeworfen hat, ärgerlich. Aber weiß ich nicht, du hast ja trotzdem irgendwie einen Nostalgie-Wert. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber gut, das kommt ja dann eh immer drauf an. Gibt ja auch Leute, die sagen, was soll ich mit dem ganzen Spiel kaufen? Und dann werden die verloren. Was soll ich mit den limitierten Game Boy Pocket hier? Zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich richtig. Oft so. Und auch in meiner Gamer-Karriere hatte ich auch immer mal wieder Zeiten, wo ich echt wenig gespielt habe. Wo dann halt einfach andere Sachen waren. Ja, irgendwie man hat sich für andere Sachen interessiert oder dann kam irgendwie die Arbeit dazwischen und dies und jenes. Aber Final Fantasy bin ich immer treu geblieben. Also ich habe mir immer jedes neue Final Fantasy direkt gekauft, egal wie wenig ich in der Zeit irgendwie mit Zocken am Hut hatte oder sonst irgendwas. Final Fantasy habe ich immer gespielt. Über all die Jahre. Also das war, cool. Da war mir auch alles andere dann immer egal. Das ging bei mir immer vor. Boah, irgendwann in 40, 50 Jahren oder so kommt der WDR 5000 kommt auf dich zu. Genau. Ja, ist dann so der Sender, ne? Ist ja dann in der Werbung dann nennen schon mal für den zukünftigen Sender. Ja, genau. Wenn in 60 Jahren der WDR seinen Sender so nennt, dann könnt ihr mal schön meine Rente ein bisschen aufpeppen. Dankeschön. Dann kommen die zu dir und sagen, Frau Schmenger, wir wollen eine Reihe über Sie machen. Oder wir machen hier so eine Reihe über so diese alten Videospiel-Nerds, die so um die 2000er rum so gelebt haben. Und sie haben nachweislich die größte Final Fantasy-Sammlung der Erde. Und können Sie uns da was erzählen? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann bestimmt, spannend, wie das heute da manchmal so ist, wenn die so alten Ömmerchen in die Wohnung gehen, die so eine Teddy-Sammlung haben. Ich bin dann die Verrückte. So voll die, genau. Riesigen so Eiche-Rustikal-Möbel und dann hast du da so die gestrickten Deckchen und so weiter. Genau, richtig, dann haben die aber so Schokobo-Muster genau. und so Ich bin dann, ich bin so dann ja, die Final Fantasy Crazy Cat Lady. Genau, richtig. Mega Lady, ja. Auf jeden Fall. Boah, fände ich richtig witzig. Ja. Wo wir ja dann auch eigentlich so zum nächsten Punkt kommen könnten, zu meinen Tattoos, ne? Weil die werde ich ja dann in 50 Jahren auch immer noch haben. Stimmt, dann werden die dich auch darauf ansprechen und sagen, ja, zeigen Sie mal Ihre faltige Haut her, ne? Genau, zeig mal deine faltige Haut, genau. Ja, das ist stimmt, ja auch Tattoos. So. Tattoos, ja, richtig, erzähl, du hast diverse Final Fantasy Tattoos inzwischen, ne? Genau, richtig. Also insgesamt habe ich mittlerweile 21 Tattoos, wovon 19 Final Fantasy sind. Wow. Ja, genau. Okay, ganz kurz vorneweg, die anderen beiden? Die anderen beiden sind einmal Kirschblüten. Und mein allererstes Tattoo, was ich jemals gestochen bekommen habe, das ist ein Drache. Ja. Ah ja, okay. Ja, genau. Ja, und ansonsten, ich habe mittlerweile 8 Chocobo-Tattoos. Die sind halt auch süß. Ja, die sind halt auch süß, ja, genau. Dann habe ich 2 Mogris, ein Tonberry, ein Red 13, aber alles als Chibi-Version. Dann Lightning, Kimari, Sarah, also die Schwester von Lightning, Freya aus Final Fantasy 9 und ja, und dann habe ich jetzt noch ein größeres Tattoo am Oberschenkel mit Final Fantasy 14 Figuren. Da ist dann auch nochmal ein Chocobo, also quasi Chocobo Nummer 9 und ein Mogri Nummer 3 und dann halt noch so andere kleine Sachen aus Final Fantasy 14. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Also ja, und ansonsten, die meisten Tattoos habe ich halt an meinem rechten Unterschenkel. Das wird halt jetzt gerade so ein komplettes Sleeve, mehr oder weniger. Da sind wir jetzt am Hintergrund am Arbeiten und dann wird das halt eben so fortgeführt und meine Tätowiererin hat auch schon gesagt, ja, was ist, wenn wir mit dem Bein fertig sind, kommst du dann nicht mehr zu mir? Dann hast du gesagt, warum? Ich habe dann noch ein anderes Bein. Ich habe gesagt, ich habe noch ein anderes Bein und auch noch jede Menge andere Sachen, die ich tätowieren lassen kann. Wobei ich natürlich auch ein bisschen aufpassen muss wegen meinem Job, weil ich kann mich halt jetzt nicht großartig tätowieren lassen an den Armen oder sonst irgendwas oder wo man es halt sieht. Das geht halt mit meinem Job nicht so gut, ne? Aber ja. Ja, Tattoos sind tatsächlich auch eine meiner großen Leidenschaften. Ich habe viele Leidenschaften tatsächlich, ja. Ist doch schön. Stell dir mal vor, du hättest keine Leidenschaft im Leben. Das wäre sehr langweilig tatsächlich. Das witzigerweise, mein Freund ist ja gar nicht so der Nerd. Der kann auch mit Final Fantasy, also der hat nichts gegen Final Fantasy, aber der kann halt nichts damit anfangen, ja. Mhm. Aber er akzeptiert das, ja. Und ich darf hier auch meine Sammelleidenschaft ausleben, wie ich möchte. Das wäre ja auch noch schöner, ja. Ja, genau, richtig. Also das ist alles kein Problem. Man muss sich nur damit arrangieren, weil es ist ja schon extrem, wenn man so ein Zimmer voll mit Figuren hat, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es andersrum oft so ist, dass die Frauen sagen, willst du schon wieder ein Spielzeug kaufen oder so? Ist ja leider oft so, ne? Aber das Problem habe ich zum Glück gar nicht. Das ist cool, das ist wirklich gut. Ja. Auf jeden Fall. Schön. Ich hätte gerade noch ganz kurz überlegt, irgendwie Tattoos. Richtig, du hast ja die Figuren alle so in Chibi-Variante tätowiert. Das heißt, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja vielleicht nichts mit anfangen können, das ist also, die sehen alle so ein bisschen aus wie diese Nendroids, ne? Also so irgendwie wie Manga-Figuren mit kleinen Körpern und großen Köpfen. Ja, genau. Halt super niedlich. Richtig, ne? Genau, richtig. Also es ist halt, ich glaube, der Hype von diesen Final Fantasy Chibi-Figuren hat so ein bisschen mit World of Final Fantasy angefangen. Ne? Wahnsinn. Also ich finde es unheimlich niedlich. Dieses Spiel ist einfach nur geil. es ist so cool. Am Anfang, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht so, was ist das denn für ein Quatsch, gell? Aber dieses Spiel ist wirklich richtig toll. Richtig, es ist halt, ne? So ein, es ist wirklich, und es ist halt wie Pokémon fangen im Grunde. Könnt ihr mich mal kurz aufklären? Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. World of Final Fantasy, welche Plattform, PS welches Jahr in etwa? 2016, genau, ne? Ja, richtig. Es ist noch gar nicht so alt. Es ist auch ein Spin-off, also irgendein Nebenteil mehr oder weniger, ja. Das ist ein Geschwisterpaar, die sind halt quasi in ihrer eigenen Welt gefangen und die können halt dann in andere Welten reisen. Und da ist dann halt alles in Chibi-Form. Die Monster sind Chibi, die Bewohner sind Chibi und die selber werden dann halt auch Chibi. Und dadurch ist das halt ist dieser ganze Hype, glaube ich, so ein bisschen größer geworden. Es gibt auch mittlerweile einige Chibi-Figuren so zum Sammeln natürlich auch. Und ich finde es einfach so unfassbar niedlich, weil das sieht einfach so süß aus. Wenn du dir vorstellst, hier Lightning aus Final Fantasy 13, eigentlich so wirklich die Kriegerfrau schlechthin, ja, und die dann als Chibi. Das ist einfach nur genial. Das ist cool, ja. Das Spiel ist auch einfach so witzig. Also diese Pokémon-Formel, du kämpfst halt gegen die Monster, kannst sie dann fangen und kannst sie aber dann für den nächsten Kampf kannst du die auf deinen Charakter stapeln, bis zu zwei Monster quasi noch drauf. Ja, oder drunter. Genau. Also dann kriegst du irgendwie erhöhte Verteidigung, mehr Angriffskraft. Du kannst dann so wild kombinieren und dann gegen andere wieder kämpfen. Das ist total abgefahren. Ja, wirklich. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist unheimlich niedlich und echt ein super Zeitvertreib, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Es ist offensichtlich komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe dich damit voll gespammt. Ich habe das für die Vita hier. Ich habe es gerade in der Hand hier. Hier. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt ja wie zu fast jedem neueren Final Fantasy eine Ultimate Collector's Edition. Also es gibt ja immer mehrere verschiedene Editionen, meistens eine normale, eine Limited Edition und eine Ultimate Collector's Edition. Das ist natürlich dann immer die teuerste. Die hast du dir geholt. Ja. Selbstverständlich. Die hatte die vier Chibi-Figuren drin, ne? Die hatte vier Chibi-Figuren drin und die Verpackung von dem Spiel ist unfassbar toll, weil die sieht nämlich aus wie ein riesengroßes Buch. Ach, genau, ja. Wenn du die Verpackung aufschlägst, das ist halt so ein Pop-Up-Buch, ja, mit so ein paar Welten aus diesem Spiel. Und an der Seite ist halt dann auch, es sieht halt wirklich aus wie so Buchseiten und da kannst du dann halt wie so eine Schublade rausziehen, wo dann das Spiel und ein Artbook drin ist und so. Unheimlich toll gemacht. Also wirklich definitiv eine meiner liebsten Collectors Editions, alleine wegen der Aufmachung von diesem Spiel. Dasselbe hat jetzt hier Octopath Traveler für die Switch gemacht. Ja. Die hatte ich mir auch bestellt. Dieses Pop-Up-Buch ist echt schön. Ja, das ist auch wirklich eine tolle Idee, sowas zu machen, weil es ist halt unheimlich schön einfach. Ist halt auch mal was anderes. Ne? Ja, Pop-Up-Bücher sind aber auch einfach magisch. Also die sind so von der reinen vom reinen Craftsmanship sind die halt irgendwie wundervoll irgendwie erdacht. Du musst da so viel irgendwie dir ausdenken, was von der Perspektive her cool aussieht, was von der Größe her funktioniert und wie das halt so ausgeschnitten und zusammengefaltet wird, dass das auf und zu klappen kann. Sondern ich finde, Pop-Up-Bücher finde ich total knuffig auf und clever und irgendwie schön. Ist auch nicht nur für Kinder schön, ja. Finde ich auch. Also das ist wirklich eine tolle Sache und das sieht halt hier bei dem World of Final Fantasy ist das wirklich toll. Das ist gemacht, jeder, der es nicht kennt, sollte es sich unbedingt mal angucken und das Spiel ist einfach witzig. Ja, auch selbst für Leute, die mit Final Fantasy so nichts anfangen können. Es hat eine wirklich niedliche Story, die Charaktere sind süß und ist, glaube ich, von jung bis alt wirklich für jeden was. Ja. Toll, ja, ich hab gerade direkt mal bei eBay auf einer Auktion auf Beobachten. Ist das nicht schön, wie beeinflussbar wir alle sind? Diese ersten Podcast-Folgen, ne? Wenn wir die hier gemacht haben. Ne? Wir haben mit dem Handy daneben gesessen und wenn irgendjemand erzählt, habe ich schon geguckt und habe Einkaufswagen. Genau. Schrecklich, oder? Ganz schrecklich. Ja, schon. Da muss ich auch dazu sagen, ja, ich bin ja jetzt seit gut anderthalb Jahren bei Instagram und Instagram hat mich schon eine ganze Menge Geld gekostet, weil ich dadurch so viele Sachen einfach mehr kennengelernt habe. Furchtbar, oder? Mit denen ich mich vorher nie wirklich beschäftigt habe. Ne? Und dann postet irgendwie, dann denke ich, boah, was ist das denn Cooles? Ne? Boah, das muss ich auch haben. Schlimm. Ich habe das immer in diesen Themenwochen, wenn wir irgendwie Week of so und so machen. Genau. Und dann machst du Week of PSP und alle posten ihre PSP-Spiele und du denkst dir so, ja cool, meine PSP-Sammlung ist voll nice. Und dann siehst du irgendwie, was es noch für alles für Titel gibt und denkst, oh mein Gott, habe ich noch nie was von gehört, dass die Sammlung cool aus. Dann speichere ich mir die immer weg und. Ja. Ja, genau. Das ist echt schlimm. Es gibt. Wir folgen ja auch alle irgendwie so den 2, 3, 4, 5 Pappenheimern, die einfach so gefühlt alle Spiele der Welt besitzen. Ja, Wahnsinn, echt der Hammer. Das ist also, schon krass, es gibt schon Leute auf Instagram, die sind einfach der Wahnsinn. Als ich damals damit angefangen habe, wusste ich überhaupt nicht, was ich da tue. Ich habe am Anfang einfach nur Bildchen geguckt, so nach dem Motto, gell? Ich bin da eigentlich auch nur drauf gekommen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe eine Arbeitskollegin, die ist 7 Jahre jünger als ich, ne? Und die hat halt so den ganzen Social-Media-Kram. Da habe ich gesagt, was ist denn hier? Was machst du denn da? Ja, Instagram. Ach, ich so, zeig mir mal, gell? Und ich dachte auch so, mach ich auch mal, guck ich mir auch mal an. Und am Anfang habe ich nur Bildchen geguckt und so. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, Moment mal, da posten ja Leute ihre Figuren. Moment mal, du hast eine Riesensammlung, das kannst du auch machen. Oh, wie cool. Und dann hat das halt so angefangen. Dann habe ich halt am Anfang so total stümperhaft so einzeln meine Figuren fotografiert, so ohne alles, gell? Also wirklich, die Fotos von damals, die kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen, die habe ich auch gar nicht mehr. Aber das ist, das hat so total stümperhaft angefangen. Und mit der Zeit hat das Fotografieren und das Herrichten und Drapieren der Bilder mit meinen Figuren und mit den Sachen, was ich so habe, hat halt auch immer mehr Spaß gemacht. Und so hat sich das halt über die ganzen anderthalb Jahre hat sich das dann bei mir entwickelt mit Instagram. Jetzt bist du aktuell das ist ja auch das bei 10.100, ne? Ja, genau, richtig. Krass. Richtig. Wobei ich ja sagen muss, ich hatte letztens fast 11.000, aber ich habe 1.000 Ghosts gelöscht. Also Ghosts sind ja Follower, die nicht mehr aktiv sind, oder das sind irgendwelche Bots, die dir folgen oder sonst irgendwas. Also ich habe 1.000 von denen gelöscht, weil ich einfach gerne, ich möchte meine Community halt gern echt halten. Und ich habe dann halt lieber ein paar Follower weniger und dafür dann aber wirklich Leute, die sich auch wirklich interessieren für das, was ich da tue. Das macht halt mehr Spaß dann einfach auch. Aber 10.000 ist schon puh. Ja. Ja, es ist wahnsinnig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das hätte ich auch niemals gedacht, dass es überhaupt jemals so kommen wird. Wie gesagt, ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was ich da tue. Und dann ist das auf einmal irgendwann gewachsen und gewachsen. Und ich denke so, was ist hier los, ne? Ich habe vorhin mal geguckt, du hast 1.500 ungefähr, Shelly, ne? 1.700 habe ich. Ich habe schlappe 348. Ja, aber das ist... Ja, du bist auch nicht aktiv, ne? Ich versuche das... Ja. Forcieren so, ne? Und ich bin halt extrem viel aktiv auf Instagram, muss ich halt auch sagen, weil es halt für mich auch wirklich ein Riesenhobby neben dem ganzen Zocken und so geworden ist. Mhm. Einfach dadurch dann, ich meine, guck mal, ich habe so viele nette Leute kennengelernt, darunter euch beide natürlich auch. Ja, ne? Ja, es ist wirklich so. Kann ich so ganz unverschämt, kann ich das hier sagen. Es ist wirklich toll. Und es ist so in diese Community reinzuwachsen und so, das ist so ein tolles Gefühl, weil in meiner Umgebung zum Beispiel, niemand nutzt hier Instagram, ja, also wirklich aktiv eigentlich, ne, und alle belächeln das immer mehr oder weniger, aber das ist mir eigentlich egal, weil ich weiß, wir haben so eine tolle Community irgendwie mit den Leuten von aller Welt, ja, also es ist einfach toll und es macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch, also kann ich genauso unterschreiben, geht mir ganz genauso, ich mache halt auch super viel Instagram eigentlich und habe ja sogar auch mehrere Accounts für verschiedene Zwecke und macht das echt Spaß, weil die Community einfach funktioniert und toll richtig, ist. Richtig. Und das ist schon cool. Das ist mega cool. Und vor allem, ich muss halt auch dazu sagen, die ganze Zeit vor Instagram, ich meine, ich bin ja schon immer Sammler, schon 15 Jahre, wie gesagt. Seit ich arbeiten gehe, seit ich mein eigenes Geld verdiene, sammle ich Final Fantasy Merch, ja. Aber das mit jemandem teilen zu können, der das auch cool findet, ist schon auch nochmal eine andere Hausnummer, muss ich sagen, ja. Weil, ich meine, man freut sich natürlich für sich selber, aber es ist auch genauso cool, wenn die Leute sagen, boah, du hast aber eine krasse Sammlung. Ja. Das fühlt sich halt auch cool an irgendwie, ne? Wenn die Leute halt sagen, boah, voll cool, und wenn die das halt auch gut finden, was du machst und so, das ist schon toll. Ja. Das stimmt. Das ist schon, Das stimmt, das macht auch echt Spaß. Mal abgesehen davon, dass man dann wirklich irgendwie sich auch gegenseitig irgendwie Aufmerksamkeiten schenkt oder irgendwie versucht, die Sammlung zu bereichern, sagt irgendwie, hey, hast du nicht letztens geschrieben, du brauchst das und das, ich habe das doppelt. Genau, das sind so Sachen, weißt du, das ist einfach schön. Oder jetzt, ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich habe hier ein Parfum von Final Fantasy 13, das habe ich von einem der größten mit Final Fantasy Sammler auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Toni aus Finnland. Er konzentriert sich aber mehr auf die Games. Also der hat halt wirklich alle Final Fantasy Games, die es gibt, in US, Japan und europäischer Version. Alle. Oh, krass. Der hat halt, ich konzentriere mich ja mehr auf Figuren und Merch und er halt so mehr auf die Spiele. Und er hat wirklich mittlerweile jede einzelne Version, jede Collector's Edition aus allen drei Regionen. Ja, das ist ja... Das ist halt nochmal... Wie viel sind das? Ich glaube, er sagte irgendwas um die 380. Also das sind ist alles nur Final Fantasy, ne? Das sind einfach alle Spiele, die ich hier habe. Ich glaube, so viele Spiele habe ich in meinem ganzen Leben noch nie besessen. Krass, oh Mann. Hammer. Das ist Wahnsinn, echt auch gell? Viel. Nur für eine Reihe. Genau. Ich meine, ich sammle ja auch und sehr, sehr halbherzig und sehr, sehr unmotiviert sammle ich aber trotzdem Resident Evil-Spiele, hauptsächlich die alten Teile, insbesondere bis zu Code Veronica. Mhm. Am liebsten halt irgendwie 1, 2 und 3. Und davon habe ich halt auch diverse deutsche, US- und japanische Varianten. In Deutsch habe ich manche auch irgendwie in der Platin und in der Virgin Supercellar-Version oder so. Also irgendwie welche so, ne? Und trotzdem fehlen mir halt noch diverse. Und das ist echt ein Unterfangen, wenn man dann irgendwie, okay, in die spanische Version, die hat ja dann auch nochmal einen anderen Sleeve oder irgendwie in der Version ist irgendwie das und das anders oder so. Und wenn du dann wirklich da richtig tief eindringst, dann, boah, das ist schon eine Thematik, da kann man sich schon mal hinterherklemmen. So. Da kann man schon eine auf jeden viel Fall. Zeit verbringen. Ich glaube, es ist halt auch immer noch mal eine andere Sache, ob du jetzt irgendwie ganz konkret irgendwas Bestimmtes haben willst. Ich bin ja mehr so der Sammler, ich gucke, was ist so unterwegs und wenn mir was gefällt, dann biete ich drauf oder wenn ich dann entdecke, ach, das kennst du ja noch gar nicht, dann gucke ich halt, wo kann ich das eventuell kriegen, wo kriege ich es vielleicht günstiger oder sonst irgendwas. Also ich bin halt niemand, der gezielt irgendwelches Final Fantasy Merch sammelt, sondern ich sammle halt das, was ich sehe, quasi. Ne? Und wenn ich halt. Wenn ich halt bei eBay jetzt irgendwie was Cooles sehe, wo ich denke, das lohnt sich für meine Sammlung, dann bin ich da auch dran. Und wenn ich dann halt was sehe, was mich nicht wirklich interessiert, dann gucke ich halt weiter. Ne? Und deswegen, also, ich hatte mal so zwei, drei bestimmte Figuren, die ich unbedingt haben wollte. Und du glaubst ja gar nicht, wie schwer es dann ist, die auf einmal zu finden. Ja, genau, in dem Moment, wo man sie sucht. Ne? Ja, richtig, das ist wirklich es. So. Ja. Wahnsinn. Naja. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Es gibt ja eine Anekdote zum Thema Final Fantasy, wie die ganze Reihe ins Rollen gebracht wurde. Die möchte ich ganz kurz erzählen, weil ich die süß finde. Ich weiß nicht, ob daraus eine weitere Diskussion entsteht, weil eigentlich ist sie recht kurz, aber ich möchte gerne kurz anmerken. Und zwar ist es ja so, dass Square Enix vorher schon existiert hat und Spiele produziert hat. Squaresoft. Ich sag schon Square Enix, die sind ja erst später fusioniert. Also, Squaresoft, ganz am Anfang, als sie noch so hießen, hatten ein paar Spiele schon auf dem Buckel und irgendwie liefen die alle nicht so wahnsinnig gut. Und am Ende dieser Zeit haben dann irgendwie die Produzenten und Chefs da irgendwie in dem Laden gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt noch ein Spiel, weil das irgendwie eh noch in Entwicklung ist, wir machen das irgendwie noch weiter und bringen das halt raus und wenn das dann nichts wird, dann wartet mit uns, weil dann haben wir keine Kohle mehr und dann ist gut, dann haben wir das ausprobiert irgendwie mit diesen Spielen und dann lassen wir es bleiben danach. Und deswegen haben die das Spiel Final Fantasy genannt, weil es die letzte Fantasie, ein tolles Videospielstudio zu werden, gewesen sein könnte, wäre das Spiel gefloppt. Ist es natürlich nicht. Es war ein Riesenerfolg oder es war auf jeden Fall ein Erfolg, der groß genug war für die zu sagen, wir machen jetzt weiter. Und ich finde, das ist aber eine sehr, ich kenne keine Spielserie, die einen bedeutungsschwangereren Titel hat als Final Fantasy, weil da dieser Gedanke hintersteckt. Ja. Und das finde ich irgendwie herzergreifend in einer gewissen Weise, weil die damals schon irgendwie das Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Oder Quatsch, nee, das ist eigentlich falsch. Eigentlich haben sie schon das Schiff untergehen gesehen, das wäre vielleicht eine Analogie. Und trotzdem noch irgendwie retten und sind glorreich irgendwie wie der Phönix aus der Asche da irgendwie und haben ein Wahnsinns-Imperium mit Final Fantasy gegründet. Witzigerweise war ja, also die haben ja am Anfang nur Spiele für dieses Famicom Disk-System gemacht, Square. Vor dem Final Fantasy. So war das, okay. Ja. Dann ist ein Jahr vorher hat Enix, die ja dann später zu Square Enix geworden sind, also die haben sich ja zusammengeschlossen, hatte Dragon Quest rausgebracht, 86. Und der Sakaguchi, also der Macher von Final Fantasy, der hatte dann die Idee, irgendwie auf Dragon Quest basierend ein Spiel zu machen, was aber irgendwie besser ist und ein paar Sachen verbessert, erweitert, ausbaut. Und wollte das Spiel, also das letztendlich dann Final Fantasy wurde, sollte eigentlich erst Fighting Fantasy heißen. Genau. Weil die Firma ums Überleben gekämpft hat. Da gab es aber in Japan gab es ein Brettspiel, oder vielleicht auch auf der ganzen Welt, ich kannte es nicht, was Fighting Fantasy hieß, deswegen konnten wir es nicht so nennen. Und deswegen haben sie es Final Fantasy am Ende genannt. Und diese FF-Alliteration, also Final Fantasy oder Fighting Fantasy, haben die gewählt, weil es irgendwie dieses FF als Abkürzung im Japanischen irgendwie so einen richtig schönen Klang hat. Ja, und so ist dann aus diesem letzten Versuch, haben die irgendwie von dem ersten Spiel, haben die, glaube ich, 400.000 Einheiten ungefähr in Japan verkauft und es wurde halt ein Bestseller. Ja. Wow. Und okay. Die wollten ja mit dem Final Fantasy, also man sagt ja auch, die ganze depressive und schlechte Stimmung im Team, dadurch, dass die Firma halt schon fast pleite war, hat sich halt mehr oder weniger auf die Atmosphäre von Final Fantasy I ausgelebt. Und dadurch ist das Spiel halt für damalige Zeiten sehr düster, mit einer ziemlich tragischen Story. Und das fanden die Leute unheimlich toll. Das war halt auch was noch nie da gewesen ist so. Und deswegen ist es auch so erfolgreich geworden. Genau, richtig. Mhm. So ernst, ne? Ja. Ja. Ah, Mann, das ist ja faszinierend. Guck mal, ich hab ich ja doch irgendwie nur dieses lose Anekdötchen irgendwie. Ich kannte gar nicht die ganzen witzigen und delikaten Details. Ja, toll. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Ich muss dazu sagen, es gibt auch Sachen, die viele Leute denken immer, ich wüsste aus jedem einzelnen Final Fantasy jedes Detail. Aber ich muss dazu sagen, dafür gibt es andere Leute. Ja, also ich kenne alle Spiele und ich kenne auch alle Charaktere und ich weiß auch über die Storys Bescheid. Aber ich bin tatsächlich niemand, der jedes Spiel Schritt für Schritt auswendig kennt. Ja, also das habe ich nie, hatte ich auch nie das Interesse dran, ja, weil ich bin Sammler, ich liebe die Spiele so, wie sie sind, aber ich bin niemand, der Spiele auswendig lernt. Das ist auch krass und ich meine, das kann man ja trotzdem machen, ja, als mega Hardcore-Fan. Dann kann man ja trotzdem irgendwie die Lore des Spiels sozusagen, also die Geschichte und das Universum so auswendig lernen, die ganzen Figuren und so. Dafür gibt es ja auch die Star Wars und Star Trek-Nerds, das alles können, oder die Freaks, die irgendwie Elvisch sprechen oder was weiß ich, Orkisch oder so vom Herr der Ringe. Das kann man natürlich alles machen, muss man aber nicht. Ne? Ich finde es schon beeindruckend, dass du jedes Spiel, jedes Final Fantasy Spiel durchgespielt hast. Das finde ich schon ohne Ende. Schwierig ist ja also bei Star Wars oder Herr der Ringe, keine von mir auch auf World of Warcraft, egal wie verwirrt die World of Warcraft Story ist. Aber du hast halt diesen einen Storystrang und bei den Final Fantasy Spielen hast du ihn ja eigentlich nicht. Du kannst mit jedem Spiel einsteigen. Du brauchst keine Vorkenntnisse, weil jedes Spiel ist seine abgeschlossene Story. Jetzt mal abgesehen von 13, 13, 2 und Lightning, das ist halt eine zusammenhängende Sache. Ja, gut, oder aber 10 und 10, 2. Ja. Aber ansonsten hast du halt immer deine abgeschlossene Spielstory, hast deinen Endboss, hast dann alles ist wieder gut oder alles ist schlecht oder alles ist verloren. Aber du hast so eine abgeschlossene Story und keinen Cliffhanger und nicht, oh, jetzt muss ich 8 Jahre warten, bis ein neues Spiel rauskommt, um die Story weiterzuspielen. Von daher ist, glaube ich, auch schwierig, wirklich jedes einzelne Spiel komplett zu kennen. Und also ja, auf jeden Fall. Richtig. Das ist ja wirklich das Coole an Final Fantasy, was ich finde, weil ich finde, die versuchen halt auch oft, alte Fans zu begeistern und neue Fans dazu zu bekommen, ja? Und das versuchen die halt, gut, leider ist es nicht immer geglückt, ja, weil viele Teile sind halt sehr erfolgreich. Es gibt viele Teile, wo die Fans sehr enttäuscht sind, was ich halt bei einigen Teilen nicht verstehen kann, aber es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Gibt für mich eigentlich nur, eigentlich mag ich wirklich jeden Teil, weil das halt wirklich alles irgendwie so Storys in sich sind, weil die Leute fragen mich immer, was ist denn dein liebstes Final Fantasy? Dann sage ich immer, ich kann das nicht so gut beantworten, weil ich halt einfach jedes Spiel für sich sehe. Weißt du, also für mich ist halt jedes Spiel ein eigenständiges Spiel und ich finde, man kann die halt auch immer schlecht miteinander vergleichen. Ja, du hast halt auch... Klar, gerade weil die ja auch außerhalb eines Erzählstrangs sind. Ja. Deswegen kann man die halt... Ich finde, jedes Final Fantasy ist ein individuelles Spiel. Genau. Das ist zwar von einem von einer demselben Entwickler, aber trotzdem ist es halt, es ist jedes Spiel eine eigene, abgeschlossene Absolut Geschichte. Richtig. Mit eigenen Charakteren und deswegen finde ich eigentlich auch ziemlich faszinierend an Final Fantasy und ich finde, das ist auch ein ziemlicher Kunstgriff. Ich weiß gar nicht, ob der absichtlich so war oder nicht, aber dadurch eliminierst du die Möglichkeit, dass jemand das neue Spiel nicht mag, weil die Entwicklung der Charaktere zum Beispiel ihm nicht passt. Oder ja. Ne, ich habe das zum Beispiel bei vielen meiner Lieblingsserien, wo ich denke, nee, die hat irgendwann, hat die sich umgedreht, die Serie, die ist nicht mehr das, was es mal war. Oder die Figuren da drin, die sind nicht mehr so, wie ich mir die vorstelle, oder die benehmen sich komisch oder sind anders, die haben eine andere neue Interpretation bekommen, sehen döver aus oder sind dümmer oder haben eine andere Charaktereigenschaft oder was auch immer. Und das hast du bei Final Fantasy nicht. Wenn du einen Teil magst, dann wirst du den höchstwahrscheinlich für immer mögen. weil richtig. Der sich nicht ändert, so, genau. Weil der abgeschlossen ist. Und das ist eigentlich ein ziemlich kluger Schritt. Du kannst halt auch super viele Leute abdecken. Also wenn jetzt 5 Leute zu mir kommen würden und fragen, wow, ich will jetzt Final Fantasy testen, mit welchem Teil soll ich denn anfangen? Sag ich hier, keine Ahnung, magst du Fantasy-Setting, magst du dieses mittelalterliche Setting, ja, mag ich, dann fang mit Teil 1 bis 4 an. Alles im Mittelalter, alles klassische Rollenspiele, sag ich mal. Mit Hexen, Zauberern und Rittern und so. Der andere sagt, ja, ich mag eher dieses diese Technologie und so. Okay, spiel Teil 7, 8, da kommst du rein. Und du hast quasi für jedes Untergenre hast du irgendwie auch einen Teil in Final Fantasy, Steampunk, irgendwie diese Neuzeit und so. Alles wird irgendwie da mal abgedeckt. Ja. Richtig. Und das ist stimmt, auch immer so eine Sache, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, hey Jesse, ich würde gerne mal Final Fantasy spielen, weil ich habe es bisher noch nie gespielt. Da gibt es ja tatsächlich auch viele Leute, die es noch gar nicht kennen oder noch nie gespielt haben. Mit was für einem Spiel soll ich denn anfangen? Dann sage ich immer, okay, was magst du denn? Magst du eher so, so Rollenspiele, die noch so eher so einen alten Stil haben, in dem rundenbasierten Stil? Oder magst du lieber Spiele, die so ein bisschen mehr actionlastig sind? Magst du lieber alte Spiele, neue Spiele? Das ist dann halt auch immer so eine Sache, die ich zuerst frage, weil es gibt ja viele Leute, die dieses rundenbasierte Kämpfen nicht mögen, ne? Ich vermute mal, das liegt wahrscheinlich oft auch daran, weil man vielleicht nicht damit aufgewachsen ist oder man vielleicht von Anfang an andere Spiele gespielt hat. Da sage ich dann halt immer, okay, wenn du mehr so Action-Spiele magst, dann fang mit Final Fantasy 13 an oder hol dir 15, weil 15 ist ja schon sehr, sehr anders als alle anderen Teile bisher, weil man halt wirklich versucht hat, eine Brücke zu schaffen zwischen alten Fans und neuen Fans, ob es jetzt gut gelungen ist oder nicht, sei mal dahingestellt, finde ich. Das ist ja auch immer noch eine Geschmackssache. Ich finde vom Spielgefühl her ist das Spiel ganz cool. Die Story hätte ein bisschen dichter sein können, finde ich. Die ist ein bisschen dünn geraten. Generell ist es aber, glaube ich, eine gute Sache. Also es war auf jeden Fall ein Spiel, um viele neue Fans dazu zu gewinnen, denke ich. Oh, ich finde die Charaktere schrecklich. Ja, ne? Ja, das hört man sehr oft. Ja, es ist dieser Trailer, wo die in dem Auto gefahren sind, auch super cool gemacht haben. Ne? Also ich muss. Ja, eigentlich war ich da schon raus. Ich muss tatsächlich sagen, bei Final Fantasy 15, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, wo ich gesehen habe, dass die da in Anführungsstrichen echten Autos fahren, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil für mich ist Final Fantasy halt immer so ein größeres Stück Fiktion. Bei Final Fantasy 15 war mir fast ein bisschen zu viel Realität. So dieses, das ist halt zum Beispiel einer der Gründe, warum ich lieber JRPGs mag als westliche Rollenspiele, weil halt bei JRPGs ist halt immer dieser große Fantasy-Anteil. Dieses große, halt eben nicht, wir fahren hier mit echten Autos durch die Gegend oder wir haben das oder jenes, sondern es ist halt immer so ein bisschen fernab der Realität, was ich halt am besten finde. Das fand ich bei 15 ein bisschen schade, aber alles in allem war es ein gelungenes Final Fantasy. Es war sehr, sehr Fallout-mäßig, so vom Style her, finde ich so, mit der offenen Welt und allem drum und dran. Und dieses Ganze, ich erledige jetzt hier mal eine Quest und da mal eine Quest und so, das ist schon sehr anders, als es bisher war. Aber so, alles in allem finde ich es eigentlich ganz okay. Ich habe das noch nicht gespielt, habe aber viele verschiedene Meinungen gehört, die mich aber alle irgendwie einigermaßen angesprochen haben. Also alles, auch wenn die Leute gesagt haben, das und das finde ich doof daran, habe ich gedacht, das hört sich eigentlich ganz cool an. Also ich glaube tatsächlich, Final Fantasy 15 könnte mir ziemlich gut gefallen. Ich muss mir das noch zulegen. Ja. Nicht, dass ich jetzt gerade totalen Final Fantasy Mangel hätte. Ja, also ich glaube, ich könnte erstmal die Teile durchspielen, die ich noch besitze. Also, ich würde sagen, das müsstest du dir holen. Du hast auch nicht mehr so viel im Backlog. Also es wird langsam eng. Stimmt, mein Backlog, der ist relativ klein, ja. An der Stelle würde ich dir jetzt schade, hätte ich dir eigentlich zum Geburtstag schenken sollen, ne? Nein, nein, nein, du hast mir Persona 5 geschenkt. Das hätte nicht schöner kommen können. Also alles ist gut. Sehr gut. Oh ja. Ja, also generell muss ich halt sagen, ich tendiere auch mehr so zu den PlayStation 1 Final Fantasies einfach, weil das für mich so die Final Fantasies sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Für mich auch. Und Final Fantasy 13, oder? Ja, Final Fantasy 13, die komplette Trilogie, ist für mich so mit an der Spitze, witzigerweise, weil das ist ja tatsächlich die Trilogie, die am meisten Kritik bekommen hat, schlechte Kritik, und auch bei den Fans sehr in Verruf geraten ist, weil es angeblich zu linear gewesen wäre und was weiß ich nicht alles, ja. generell muss ich sagen, finde ich nicht, ja, weil du hattest zwar bei Final Fantasy 13 am Anfang, konntest du dich nicht so bewegen, aber später konntest du dich auf der Map genauso frei bewegen wie auch sonst überall. Also, ja, aber das ist wieder die Sache. Dann spielen irgendwelche Leute 10 Stunden hat, hauen dann mal YouTube so eine Rezension rein, naja, total scheiße, nur Schlauchlevel. Genau. Ja, spiele also mal 40 Stunden, dann war da eine riesige Ebene, ja, wo du überall rum. Richtig. Konntest. Es hat halt sehr lange gedauert, bis du in diese offene Welt gekommen bist. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, das hat bestimmt gut 20 Stunden gedauert oder so, bis du da runterkamst. Ungefähr die Hälfte des Spiels war dieses Schlauchlevel und dann öffnete sich das und dann hattest du halt diese riesigen Gebiete, die du sonst auch immer hattest. Wahnsinn! Und diese Grafik, ne, weil das war ja dann auch so, PlayStation 3 war ja dann auch damals grafisch schon so, boah, Wahnsinn, ne? Und dann kommst du in diese offene Welt und siehst einfach nur diese weite Landschaft und diese Monster, die da rumlaufen, das war so, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Ganz ehrlich. Da waren auch echt ein paar gute Sachen dabei. Wahnsinn. Also ich persönlich mag halt auch die Story total gerne, über alle drei Teile verteilt, ja. Mhm. Das ist ja auch was vielen Leuten nicht gefallen hat, aber generell muss ich halt sagen, Final Fantasy 13 gehört definitiv mit zu meinen Favoriten, ja. Also Mann, das, jetzt will ich als nächstes spielen. Bei der Story bin ich irgendwann nicht mehr durchgekommen mit diesen ganzen Falsies, Lassies und dann hatten die das Mark und dann, dann war die Sarah war dann irgendwie dafür verantwortlich, dass die Schwester da eingefroren war und das war irgendwann einfach so krass absurd. Das, also kann ich nicht so ganz zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass die Story wirklich sehr kompliziert ist und gerade halt auch mit diesen ganzen Erscheinungen, die man da hat und wie das da halt alles so funktioniert und so, weil das ja auch viel halt so in diesem Götteruniversum ist, sage ich mal. Ja, da ist es ja mehr oder weniger so, dass da ja quasi Leute sind, die dann so ihre Hand über allem haben, die halt da quasi als Götter gehandhabt werden. Und darunter gibt es dann halt nochmal eine Untergruppierung, die dann nochmal eine Untergruppierung hat. Das ist nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Aber ich glaube, wenn man das Spiel mit offenem Herz spielt, dann ist das wirklich toll. Und mich hat das halt extrem berührt, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese komplette Story. Also ich glaube, ich habe auch echt ein paar Tränen vergossen bei den Spielen, bei allen drei. Ich muss das unbedingt spielen. Also es ist bei mir ja so gewesen bei Final Fantasy 13, wenn ich da mal kurz eingrätschen oder eine Anekdote erzählen kann, weil ich wollte das haben, das Spiel. Es sah halt fantastisch aus. Im Vorfeld-Trailer gesehen. Ich habe gedacht, boah, das sieht schon richtig fett aus, das hättest du gern. Und als ich dann halt mitbekommen habe, dass in Japan diese limitierte PS3 Slim, das war ja eine Slim, rausgekommen ist mit in weiß, mit dem rosanen Lightning-Druck da drauf, mit der Lightning als Print oben drauf. Wahnsinn. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, diese Konsole ist so schön. Ich hätte die so gerne. Und dann, es war halt klar, dass sie irgendwie im Dezember oder so ist sie, glaube ich, erschienen. Und meine Frau, also damalige Freundin noch, hat einmal irgendwie mitgekriegt, wie ich darüber gesprochen habe, dass ich, wenn ich mir jetzt eine PS3 hole, gerne das Modell hätte, einfach weil ich die so schön finde. Ja. Ich war halt kein Early Adopter, ich hatte also nicht die fette PS3, die erste, sondern habe dann direkt mit der Slim quasi bin dann eingestiegen und meine Frau hat das dann irgendwie so gedeichselt, weil dann ein Bekannter von uns gerade zu der Zeit in Japan im Urlaub war. Oder war der irgendwie im Austausch oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall war der halt da und dann hat er die gekauft und dann hat er die irgendwie mitgebracht und dann war irgendwie noch ein Hackmack, da ist noch irgendwas schiefgegangen und im Endeffekt, habe ich es dann halt bekommen, alles gut, aber das war halt irgendwie ein Riesending und da hat sie mir sehr gut zugehört und hat da irgendwie ihre Hebel in Bewegung gesetzt. Und deswegen habe ich halt die Final Fantasy 13 Lightning Limited Edition aus Japan, die es auch tatsächlich nur in Japan gab. Die erste, es kam ja noch eine zweite raus, die war ja, glaube ich, schwarz. Mit einem andersfarbigen. Die kam zu Lightning Returns raus, ne? Oder zu 13.2, eins von beiden. Nee, ich meine Lightning Returns für die Schwarze. Ich neide dir diese PlayStation auch fast gar nicht. Ja, wenn die nicht so einen sentimentalen Faktor für mich hätte, wenn meine Frau mir geschenkt hätte, würde ich tatsächlich in Betracht ziehen zu sagen, weißt du was, gib mir einfach eine andere PlayStation 3 und wir tauschen, aber das kann ich leider unmöglich machen. Das wäre auch völliger Wahnsinn und Nonsens, das total gönnen, zu machen. Aber, das ist super nett, aber ich habe witzigerweise, während wir hier so sprechen, habe ich natürlich nebenbei eBay auf Großer Fehler, großer Anfängerfehler. Nee, das ist halt bei mir immer so eine Standardseite, wo ich halt immer so drauf gucke, wenn ich nebenbei irgendwie was am Machen bin oder so. eBay ist bei mir halt so eine Standardseite, wo ich jeden Tag mal reingucke und habe da tatsächlich auch eben eine Lightning PS3 entdeckt, die habe ich direkt mal auf Beobachten gesetzt. Ah, ja. Krass. Hast du eine Ahnung irgendwie, was da so der durchschnittliche aktuelle Wert ist? Also ich habe sie auf den meisten Messen und so habe ich sie gesehen für um die 350. Ja. Jetzt die ich hier gerade auf Beobachten gesetzt habe, die steht bei 280 oder Preisvorschlag mit allem drum und dran und mit Spiel. Ist aber die schwarze. Mhm. Ah ja, okay. Läuft auch noch ein bisschen, witzigerweise lang genug, weil nächste Woche ist ja die Gamescom. Gamescom ist für mich ja auch immer so ein Riesen-Event. Da gehe ich allerdings auch immer nur einen Tag hin. Ich bin jetzt niemand, der da 5 Tage hinfährt, sondern ich fahre immer nur einen Tag hin, weil das für mich die beste Chance ist, um bei Square direkt günstigen Merch zu kaufen. Ah, ja, okay. Weil witzigerweise, okay, das wissen die wenigsten eigentlich, weil man denkt ja immer, auf der Messe sind Sachen teuer, aber bei Square ist es so, dass die Sachen auf der Messe immer ein gutes Stück billiger sind als in deren Online-Shop. Ja, deswegen ist das für mich immer so eine gute Sache und wenn ich da halt nächste Woche was Gutes finde, dann ist mein Geld halt weg. Und wenn ich nichts finde, dann habe ich da jetzt diese PlayStation 3 als Option. Ey, das ist aber ein guter Tipp, weil ich bin ja eh auch... Jetzt ist er getriggert. Ja, genau. Und es gibt schon durchaus ein paar Sachen aus dem Square Enix Shop, die ich interessant finde. Ja, also die haben natürlich nicht immer alles dabei, aber die haben schon einige Sachen, vor allem Sachen, die online eventuell noch nicht verfügbar sind, aber auf der Messe schon. Ja, und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich auf der Messe was gesehen habe, ob ich es jetzt gekauft habe oder nicht, war es hinterher, wenn es im Online-Shop verfügbar ist, war immer teurer. Also die Sachen auf der Messe sind tatsächlich immer zu einem recht guten Preis verfügbar da. Guck mal, so kriegen wir hier noch die richtigen Einkaufstipps für alle Final Fantasy-Fans, die uns zuhören. Wahnsinn. Ich werde eine Liste für euch machen. Ich bin ja nicht auf Gamescom. Ja, gerne. Kein Problem. Ja. Ich bring dir was mit. Das ist, wenn man halt so lange Sammler ist, halt gerade in einer Linie, sage ich mal, in einem Genre, dann hast du halt irgendwann selber auch so, sag ich mal, so, du weißt halt, wie sind die Preise ungefähr, wo kannst du gucken, wo kriegst du gute Sachen. Das ist halt ganz gut. Letztens zum Beispiel auch, ich hatte mir dann bei eBay was bestellt, das kam aus Japan, das war eigentlich über der Zollfreimenge und es hätte eigentlich im Zoll kontrolliert werden und dann hätte ich ja irgendwie Steuern nachzahlen müssen oder so, aber das hatte ich mit einkalkuliert. Witzigerweise ist der Shop aber hingegangen, hat auf den Warenwert auf das Paket geschrieben, $20. Das Paket ist, ist dann auch nicht kontrolliert worden. Da habe ich gedacht, ach, okay, hatte ich vorher so auch noch nicht, weil ich habe noch nicht sehr viele Sachen in Japan bestellt, muss ich dazu sagen. Aber fand ich sehr gut. Weil gerade hier diese Taito-Sachen, die ich am Anfang mal erwähnt hatte, die kriegt man hier halt auch nirgendwo. Ja. Die kannst du nur in Japan kaufen. Ja, es gibt auch Sachen, da gibt es auch selbst der nerdigste Fanshop oder so hat das dann nicht. Und das wirst du auch auf jeden Fall, vermute ich mal, wenn du jetzt in Japan bist im Urlaub, wirst du auf jeden Fall Dinge sehen, wo du denkst, oh mein Gott, die haben das und das oder das gibt's überhaupt. Da wirst du vielleicht Sachen sehen, die von denen du ganz wusstest, dass sie existieren. Also ich habe da so ein paar Sachen entdeckt, wo ich dachte, was ist denn das? Und das hat mich, also mein Japan-Besuch hat mich ja so weggeflasht, dass ich irgendwie manche Sachen im Nachhinein, also im Nachhinein habe ich realisiert, wo ich da vorstand, was das für ein Gegenstand war. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich es gekauft habe. Aber der Eindruck an schierer Menge von Merchandise oder halt Artikeln, die da angeboten wurden, hat mich so erdrückt, dass ich einfach, ich habe so ganz komische blinde Impulsivkäufe gemacht und gesagt, ich glaube, das Spiel nehme ich mit. Und, in dieser Kiste ist der Controller. Cool, das wollte ich haben. Aber ich stand da irgendwie im Nachhinein, ist es mir halt aufgefallen. Dann irgendwie zu Hause habe ich dann erst gemerkt, Moment, du standst vorhin, also zu Hause im Hotel oder was, ne? Ich stand vorhin vor einem Regal, die hatten dann Neo Geo Spiele für 5 €. Verdammt. Und ich habe die nicht gekauft. Und sowas ist, das hat mich so verwirrt, dass ich da nicht in dem Moment geschaltet habe. Aber es gab so viel. Ich wusste einfach nicht, wo ich hingreifen sollte, um zu sagen, dieses Schnäppchen nehme ich jetzt mit. Das war einfach Reizüberflutung in den Läden, ne? Ist so, oder? Also, du stehst dann da, also ich sammle ja außer Videospielen noch Magic-Karten. Und hier gibt es halt keinen Laden, der irgendwie Einzelkarten so wirklich verkauft. Du hast in Duisburg den Comic Store, der hat so ein paar Karten da zum Tauschen, aber jetzt nichts Großartiges. Und dann bist du in Akihabara und das ist einfach ein Gebäude mit irgendwie 10 Etagen, wo es nur Sammelkarten gibt. Und dann komme ich in diesen Laden da rein, da einfach 5 Läden nur mit Magic-Karten voll. Und du weißt gar nicht, was du holen sollst. Ja. Erstmal gut, klar, japanische Karten sind jetzt eh schwierig, aber wenn man die Karten kennt, weiß man ja auch, was die können, dann ist halt ja egal, was da drauf steht. Und dann stehe ich da in einem anderen Laden, der war direkt neben uns am Hotel, gehe da hoch, so ein Menschenladen, wo ein paar Leute am Spielen waren und stehe dann da so und sehe einfach die seltenste Magic-Karte der Welt. Echt? Und dann stand ich davor irgendwie so für, weiß ich nicht, 11.000 Euro oder so. Scheiße. Das ist so wahnsinnig. Ich stehe so davor und denke mir so, der hat die jetzt einfach hier stehen, hier in dem Laden, wo ich jetzt gerade stehe. Und der Typ, der Japaner, konnte ein bisschen Englisch. Dann sagte dann, ja, ich habe auch noch 3 hinten im Lager. Also wenn du eine kaufen willst. Nee, ich wollte nur mal gucken. Ja, ich renne hier in meinem Urlaub mit 11.000 Euro Taschengeld rum. Klar, wer macht das nicht? Genau, ja. Und ich hatte dann noch mit jemandem von Instagram geschrieben, mit dem Kevin. Nerdalot, vielleicht habt ihr den auch. Ich glaube, du hast den, ne? Der spielt halt, der hat auch früher Magic gespielt und er sagte mir dann so, ja, hättest du halt mal vorher gesagt, hättest du deutsche Karten mitgenommen. Die Japaner rasten völlig auf deutsche Karten aus. Da waren irgendwie Leute, die haben damit ihren Urlaub da finanziert. Die haben einfach deutsche Karten mitgenommen, die da verkauft. Weil die halt, die haben ja so eine Affinität, die Japaner zu irgendwie deutschen Namen. Das ist ja oft bei Spielen. Ja. Dass die irgendwelche deutschen Namen dann mit in die Spiele bringen. Und die stehen da total drauf, deutsche Magic-Karten da zu haben. Also ich hatte auch in den Läden waren immer wieder deutsche Karten, die man auch kaufen konnte. Und das war total absurd. Du stehst halt in Tokio in einem Laden, wo nur Magic-Karten sind, was eh schon absurd ist. Und dann sind da auch noch deutsche Karten, was noch viel absurder ist. Total, ja. Ja gut, aber das ist ja eh so dieses Japaner und Deutsch, deutsche Kulturphänomen, ne? Das ist irgendwie in vielen Spielen. Auch Square Enix hat ja, oder Squaresoft damals noch, hat ja tatsächlich seine eigenen beiden Titel und wahrscheinlich auch diverse irgendwie Charakternamen, die mir jetzt alle nicht einfallen, aber Einhänder und Ehrgeiz sind ja zwei so Vorzeigetitel. Ja, richtig, richtig. Mit ihren deutschen Titeln oder Namen, das ist ja so ein Ding bei den Japanern. Jetzt, wir reden die ganze Zeit über alle möglichen Spiele, haben so viele Titel schon angeschnitten, also jetzt von Final Fantasy meine ich, aber du hast ja schließlich alle durchgespielt und kannst da ja eigentlich sogar eine relativ fundierte Meinung irgendwie zu aussprechen. Was ist denn dein Lieblings-Final Fantasy ever? Mein Lieblings-Final Fantasy ever? Das ist immer so eine Frage, die mir so unheimlich schwerfällt zu beantworten. Ja, klar, weiß ich natürlich. Das ist für jeden Gamer und krassen Sammler sowieso immer eine schwere Frage, aber ja. Also früher hätte ich definitiv gesagt, es ist 7. Einfach, weil es für mich was noch nie da gewesen ist. Und ich glaube, vielen Leuten geht es halt einfach so. Mittlerweile würde ich aber sogar tatsächlich mehr zu 13 tendieren. Also zur ganzen Trilogie allerdings. Also für mich ist 13 halt so ein Gesamtpaket, mehr oder weniger, ja. Das ist... Ja, doch. Ich glaube, ich würde eher zu 13 tendieren. Schon allein, ich muss halt dazu sagen, ich bin jemand, ich mochte bisher in Spielen weibliche Hauptcharaktere nicht so gerne. Ich finde, die sind halt oft irgendwie oft langweilig oder ich weiß nicht. Ich hatte da noch nie wirklich gute Erfahrungen mitgemacht und mochte männliche Hauptcharaktere eigentlich immer lieber. Bei Final Fantasy 13 war das meiner Meinung nach das erste Mal wirklich ein weiblicher Hauptcharakter, der mich persönlich echt beeindruckt hat. Mhm. Okay. Stimmt. 13, also von den Hauptcharakter fand ich auch bei 13 ganz gut. Und Lightning ist halt meiner Meinung nach wirklich, das ist halt so, wie ich mir einen weiblichen Hauptcharakter in so einem Rollenspiel vorstelle. Also es ist für mich so das absolute Musterbeispiel. Und das ist halt, deswegen würde ich halt Lightning auch absolut zu einem meiner absoluten Lieblingscharaktere zählen, aus den allen Final Fantasy Universen. Gut, sieht man ja an genau, deinem richtig. Namen bei Instagram. Das ist auch der Grund, warum ich dort Jessie Farron heiße. Ja. Die Lightning heißt also Farron mit Nachnamen. Eigentlich heißt die Lightning auch Claire, aber ja, Lightning ist halt mehr oder weniger ihr Spitzname und eigentlich heißt sie, wenn man es richtig nimmt, heißt sie Claire Farron. Ja, genau. Aha, okay. Und das wusste ich auch nicht. Okay. Das wissen tatsächlich ganz wenige Leute, aber sie heißt wirklich Claire. So. Welches ist denn dein Lieblingstitel, Strilli? Ja, schon definitiv 7. Ja. Muss ich sagen, ist zwar die kitschige Antwort, aber ich kann da nichts dafür. Also wie gesagt, ich finde halt 8 auch richtig, richtig geil. Und ich glaube, ich finde diesen Grumpy Emo-Squall auch eigentlich als Charakter ziemlich cool. Ich mochte den gerne. Ich mag ihn aber auch gern. Ja, ich meine, der hat halt so seine Charaktervorzüge und Nachteile oder so. Der ist vielleicht auch nicht der sympathischste Typ, aber ich mochte den irgendwie ganz gern und ich fand halt insgesamt einfach die Geschichte fantastisch. Ich fand auch viele Gameplay-Elemente, die neu waren, fand ich toll. Das Kartenspiel zum Beispiel. Ich fand die Grafik halt weitaus besser als bei 7. Aber 7 hat einfach eine Story, die ist so vereinnahmend. Das habe ich bei wenigen Spielen so gehabt und ich liebe ja storybasierte Spiele und ich spiele sehr, sehr gern Spiele mit einer umfangreichen Story, gerade auch deswegen ja viele RPGs, die einfach eine gute Story haben, wenn es irgendwie, weiß nicht, hier Fantasy-Weltrettung ist, da bin ich relativ schnell raus, aber deswegen mag ich zum Beispiel die Persona-Reihe so gern und oder halt Nier, wie gesagt, und aber Final Fantasy VII hat halt eine Story, die ist so dermaßen mitgreifend. Alle Charaktere sind sehr, sehr ausgereift. Der Antagonist ist halt einfach der fieseste Motherfucker. So. Und der ist halt, es ist so schlimm und es zerreißt dir das Herz. Und du weißt, dass er dir das Herz zerreißen wird. Und du weißt, dass er einfach der böseste Charakter in diesem Spiel ist. Weil sich das von vornherein abzeichnet. So, das macht es eigentlich schwieriger, den Hass auf diesen Charakter über so ein langes Spiel quasi aufrecht zu erhalten. Aber das schaffen die einfach. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und auch es ist ja auch ein umfangreiches Spiel ohne Ende. Du kannst ja neben der Hauptquest kannst du noch mehrere Nebenquests machen, die ganzen Weapons besiegen, wenn du Lust hast, irgendwie diese unzähligen Grindstunden zu investieren. Und so weiter. Also Final Fantasy VII ist schon wirklich definitiv auch eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. So durchaus. Ja. Und ich habe auch gerne Tactics gespielt und ich fand auch Crisis Core absolut fantastisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach so eine ganz andere Geschwindigkeit hat. Es war viel schneller, es war moderner, es war so jung, sag ich mal. Und das war auch ein echt sehr, sehr cooler Titel mit einem sehr guten Soundtrack. Und hat mir auch sehr gut gefallen, aber 7, ja. Bei 7. dir? Ich war gar, also 7 ist definitiv eines der besten Spiele. Aber ich bin irgendwie bei 6. Ich fand den Teil einfach klasse. Also 6 Europa und Japan 3. Nee, andersrum. Nee, es ist tatsächlich. Also, 3 ist es nur. Also, 6 Japan ist nur in den USA 3 gewesen. Hier bei uns war das nicht 3. Also, bei uns ist 3 3 und 6 6 nur in den USA war das ein bisschen verquer. Genau. Mit Tara Bradford und so weiter. Das erste Mal, wo auch dieser ganze Mecha- und Technikkram dann drin war. Ne? Das war ja so das erste Spiel, was dann halt mehr so darauf abgezielt hat. Und 1 bis 5 sind ja auch, wie du vorhin schon gesagt hattest, mehr so dieses mittelalterliche Szenarien. Und bei sechs war das ja mehr dann auch so Steampunk-mäßig, genau, ne? So das erste Mal, dass es halt so einen anderen Charakter hatte. Ja. Cool. War der letzte Teil auf dem Super Nintendo, ne? Mhm. Hm? Den gab es ja hier für die PlayStation 1 auch. Ja. Ich habe Final Fantasy VI aber tatsächlich das erste Mal als Game Boy Advance-Spiel gespielt, weil ich hatte zwar Final Fantasy VI für die PlayStation 1, aber wie gesagt, hatte ich dann damals wieder das Problem, ich als kleiner Stotz konnte halt noch kein Englisch. Und das gab es halt nur auf Englisch. Ja. Ja. Ne? Und, ja, gut, das ist natürlich, ja klar. Das war halt dann blöd für mich und dann hatte ich das zwar, aber konnte es halt nicht wirklich spielen, weil war ja irgendwie doof so, ne? Und sich dann da so mit einem Wörterbuch daneben zu setzen, hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock. Ja, ja. Und dann habe ich halt Final Fantasy VI das erste Mal als Game Boy Advance-Spiel gespielt. Ah, okay. Final Fantasy VI hatte für mich auch diesen Effekt so, du denkst, du bist durch, also du besiegst ja einen Endboss und dann öffnet sich ja quasi nochmal die komplette verwüstete Welt dann und du gehst ja nochmal da durch. Und das war für mich so ein Ding, wo du dachtest, boah, jetzt bist du durch und dann kommt einfach nochmal, das war so ein bisschen wie bei Castlevania Symphony of the Night Strelly. Ja, ah ja, okay. Wenn du dem und die Sachen gemacht hast, hat sich ja das komplette Schloss nochmal um 90 Grad gedreht und dann hast du ja nochmal die ganzen Räume gehabt, die halt verändert waren, dadurch, dass sich die quasi ja Kartendesign einmal gedreht hat, gespiegelt. Mhm, genau, ja, ja. Und das war bei Final Fantasy VI, denn du hattest dann irgendwie die, quasi warst du am Ende und dann ist aber doch die Welt irgendwie noch zerstört worden und du hast dann, bist da doch mal weitergezogen und hast dann nochmal alle deine Gruppenmitglieder wieder aufgesammelt und so. Da hast du einfach nochmal eine ganz komplett neue Erfahrung gehabt am Ende. Ja, sowas finde ich auch immer relativ so mindblowing, wenn die Welt dann irgendwie sich verändert. Du denkst, jetzt ist alles vorbei und alles wird hoffentlich gut und im Gegenteil, ja, es wird irgendwie schlimmer oder anders und du musst dann irgendwie gucken, wie du in dieser neuen, veränderten, gegebenenfalls zerstörteren Welt oder so klarkommst. Das fand ich zum Beispiel bei Chrono Trigger fand ich das so unfassbar. Ja, oh, ja, da war das auch der Hammer, auf jeden Fall. Ja, ja. Also das, wie das einen so verwirrt und überrascht hat, dieses Spiel, das war faszinierend. Das Wahnsinn, auch mit diesen Zeitreisen und so. Ja. Ne? Ja. Und du hast, das hat Einfluss, wenn du in der Gegenwart irgendwas betätigst und dann in die Zukunft reist, kommst du an die Truhe dran, die vorher verschlossen war, weil du den Weg da schon freigemacht hast. Das ist schon echt der Hammer. Kennt ihr bestimmt auch Secret of Evermore? Ja, natürlich. Da hattest du das ja auch, da warst du ja vom tiefsten Dinosaurier-Zeitalter bis Zukunft hattest du ja auch alles dabei. Das war ja auch der Hammer. Ja. Stimmt. Also es ist schon krass, was so die Spielewelt, was die so teilweise hergibt, ja. Und das ist halt für mich persönlich halt auch der Grund, warum ich halt eben an Final Fantasy so hänge, weil für mich ist das jedes Mal so, mit jedem Teil, den die rausgebracht haben, haben die eine krassere Grafik und irgendwie jede Story ist so für mich so, das geht mir halt immer echt direkt ins Herz. Mhm. Und das ist halt auch so der Grund, warum dieses ganze komplette Universum mich einfach so fasziniert. Und natürlich halt auch immer diese kleinen witzigen Sachen, die halt überall eingebaut sind, ja. Das ist halt zum Beispiel in jedem Spiel hast du halt Chocobos oder Mogris oder den guten alten Sid, den du in jedem Spiel als irgendjemand anderen antriffst, ja, mal als Flugzeugmechaniker, mal als Automechaniker oder dann auch schon mal als Bösen, ja, also das sind halt immer so Sachen, das ist halt unheimlich cool. Und wenn du halt die ganzen Jahre über immer dabei bist, dann denkst du immer so, okay, was ist Sid diesmal? Oder als was tauchen Mogris diesmal auf? Weil manchmal sind sie ja dann irgendwelche Speicherpunkte, dann nur irgendwelche beratende Tätigkeit. Also die haben ja dann auch immer eine andere Rolle. Und das sind halt auch alles so kleine, feine Sachen, die finde ich halt einfach toll an den Spielen. Weil das ist halt schon sowas, was natürlich immer wiederkehrt, aber trotzdem macht es das Spiel halt einzigartig, jeden einzelnen Teil. Ja, also das hat ja auch was mit Identität zu tun und mit Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Und wenn wir irgendwie sowas plötzlich entdecken, dann fühlen wir uns sofort heimisch. Und wenn wir irgendwie dieses Flair von so einem Spiel irgendwie wieder entdecken, also beziehungsweise du kaufst dir ein neues Final Fantasy, legst es ein und es fühlt sich irgendwie von vornherein wie ein Final Fantasy an. Auch da wiederum muss ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich schon gesagt habe, dass es irgendwie, vorhin habe ich gesagt, es ist so clever, dass sie das alles einzeln miteinander abschließen, außer du hast jetzt hier 13, 13, 2 und Lightning Returns, na okay, oder halt Crisis Core, Dirge of Cerberus und Final Fantasy 7 und so, ne? Aber sonst sind ja alle einzelnen großen Teile alle selbstständig und dann ist es eigentlich sogar umso schwieriger, diese Atmosphäre irgendwie neu zu kreieren, obwohl du einen anderen Teil des Universums gerade bedienst. Auf jeden Fall. Und irgendwie kriegen die das halt hin, diese Identität zu bewahren. Natürlich hat das mit den Artists zu tun, dass es irgendwie immer so ein bisschen ähnlich aussieht. Ja, klar, aussieht. Natürlich. Und auch mit den Komponisten, dass die mit vielen gleichen Komponisten arbeiten, dass du dann irgendwie, dann klingt irgendwas ähnlich oder so. Aber natürlich ist es trotzdem auch so mit der Story und Setting und Gameplay her, muss man das erstmal schaffen. Und dann, klar, scheiden sich dann auch da die Geister, aber es ist schon auch cool, wenn die das hinkriegen und du kommst irgendwie dann doch an den Moment, wo du Sid oder die Mogris oder so siehst, dann denkst du, ach ja, schön, haben sie doch wieder eingebaut. Und dann genau. Man erwartet das aber als Fan auch. Also ich persönlich wäre unfassbar enttäuscht, wenn die jetzt eine von diesen Elementen rauslassen würden. Ja, klar. Ich erwarte das auch, dass diese Sachen auch in den Final Fantasy-Spielen immer wieder auftauchen. Klar, also ich meine gerade die Chocobos, ne? Ich meine, was die für eine Rolle spielen. Hallo? Wenn die neuen Spielkarten rauskommen, kann plötzlich kein Hadoken mehr. Also hallo. Ja, das genau, richtig. Das geht halt nicht. Ne? Nein, das geht einfach nicht, genau. Ja. Hast du irgendwelche Spin-Offs gespielt? Also Tactics hat es ja gesagt. Genau, Tactics habe ich gespielt. Ich habe kurz mal bei Crystal Chronicles reingeguckt, fand ich halt eigenartig. Und Dissidia habe ich ja auch. Hat mir gar nicht gefallen. Ja. Das ist aber eine persönliche Meinung. Hat mir wahrscheinlich deswegen nicht gefallen, weil ich eigentlich ein klassisches Kampfspiel mir erhofft habe und halt was ganz anderes bekommen habe und damit bin ich nicht warm geworden. Welches Spiel meinst du denn jetzt für die PSP? Genau, das erste für PSP. Das erste, okay. Und da bin ich irgendwie nicht mit warm geworden. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich was anderes mir erhofft hatte. Ich vermute, dass so Standalone, wenn ich es ein bisschen nüchterner betrachten würde, würde ich da wahrscheinlich sehen, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist halt sehr speziell, sagen wir mal. Das ist halt was ganz anderes als das, was man sonst von Final Fantasy so gewöhnt ist. Ne? Es ist halt kein reines Kampfspiel, kein reines RPG. Es ist halt schon so eine krasse Mischung aus beidem. Ja. Muss ich sagen, ich fand die PSP-Spiele beide sehr, sehr gut. Das neue Dissidia NT für die PlayStation 4 war für mich einfach nur ein Flop. Das erste Mal wirklich in meinem ganzen Leben, dass ich sage, das ist Final Fantasy, was in meinen Augen gefloppt ist, weil das hat ja diesen Online-Modus, ja, wo du dann gegen andere Leute kämpfst und so, meiner Meinung nach richtig schlecht einfach, ja, gut, ich bin halt auch einfach kein Online-Gamer, ich bin halt so mehr so der gute alte Singleplayer-Typ, ja, finde ich echt schlecht und der Story-Modus in dem Dissidia NT ist lächerlich gering. Also der ist so gering und so schlecht gemacht und die du musst dann halt teilweise auch irgendwie gegen Ifrit und Shiva kämpfen und so. Diese Kämpfe sind so lächerlich schwer einfach. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, wirklich. Also dieses Spiel war für mich einfach nur eine reine Enttäuschung. Hast du es durchgespielt? Ja. Hab ich, aber es war wirklich, es war wirklich ein hartes Stück Arbeit und ich habe ein paar Mal überlegt, es einfach auf Seite zu legen, aber wirklich, das war durch und durch einfach nur schlecht. Ja, krass. Ich habe relativ gerne Final Fantasy Explorers für den 3DS gespielt. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt, weil ich leider keinen 3DS habe. Aber das werde ich wahrscheinlich schon noch irgendwann nachholen, wenn ich dann irgendwo mal günstig einschießen kann. Ja, als großer Monster Hunter-Fan, dann schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe Action, RPG, Monster Hunter. Und ich habe gerade, habe ich die 3DS-Filme mal aufgemacht und habe gesehen, dass ich mir für meine einzelnen Klassen hier so ganz schön in so einer Excel-Tabelle Skillungen ausgedruckt habe. Ach, wie cool. Mega gut. Ich hatte, anscheinend habe ich einen Dragoon gespielt und einen Ranger. Und hier habe ich dann auch noch, hier habe ich sogar noch Itemlisten. Ach was. Um zu gucken, welche Items für meine Skillung gut sind. Voll gut. Oh, dann hast du es aber ganz schön ernst genommen, das Spiel. Ja. Ja, klar. Hallo, Monster Hunter wird ernst genommen und jedes Spiel, was so ähnlich ist wie Monster Hunter, wird auch sehr ernst genommen. Da fällt mir auch nochmal was Witziges ein. Ich bin ja auch so jemand, ich kaufe mir ja zu den Spielen auch meistens die Playthroughs, ne? Also die Lösungsbücher. Mhm. Und benutze die tatsächlich auch ganz gerne, weil gerade bei Final Fantasy, da sind teilweise Sachen, da kannst du gar nicht selber drauf kommen, meiner Meinung nach. Ja. Also das geht gar nicht. Und ganz früher war das dann noch so, wo es dann halt noch nicht so das Internet gab und so, da weiß ich noch, das erste Final Fantasy VII, was wir dann gespielt haben, da gab es immer noch so eine Lösungshotline, wo man anrufen konnte. Ja. Und wenn du dann irgendwo festhängst, dann konntest du da anrufen und dann haben die dir Tipps gegeben, wie du da weiterkommst. Das weiß ich noch. Das war so witzig. Meine Mutter musste dann ab und zu mal da anrufen für meinen Vater. Aber überlegt mal bitte, wie krass das eigentlich ist. Da sitzt jemand am Telefon an so einer Hotline und dann ruft da irgendjemand an und sagt, ja, hallo, wir Final Fantasy 7, bin jetzt 14 Stunden im Spiel, stehe an der und der Ecke und komme nicht weiter, sag mir die Lösung. Ja. Und dann muss der Typ einfach sagen, ja, dann musst du jetzt da lang gehen, dann ist da eine Kiste, dann grindest du noch 2 Level, dann kannst du den Boss besiegen. Der muss ja das komplette Spiel auswendig kennen. Hammer, oder? Ja. Also das muss man sich ja mal vorstellen für damalige Zeiten, das war ja einfach Wahnsinn, oder? Ja, voll. Total. Ja? Ich kenne das auch noch, dass ich da angerufen habe. Ich kenne das auch noch, dass ich mir Spielezeitschriften gekauft habe, ja, und Tipps aus diesen Zeitschriften ausgeschnitten habe zu den Spielen, die ich besaß. Voll und gut. Sie in so ein klassisches, wie so ein Deutschheft aus dem Unterricht, ja, so einfach so ein mit weißen Linien, ja, oder Karos halt, ne? Ja. Dann habe ich da die Tipps ausgeschnitten und reingeklebt und dann war das mein persönliches Spiele-Cheat oder Tippheft. Ja, voll gut. Weil ich halt nicht, ich brauchte ja nicht alle Tipps und außerdem musste ich dann nicht immer das ganze Magazin durchwühlen, sondern ich hatte die Tipps, die ich brauchte, hatte ich alle parat. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding noch habe. Das ist ja mega. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist gerade wirklich witzig, ja. Ich hatte auch so einen Ringbuchordner, die Seiten rausgeschnitten, dann in Klasifolie, dass man die immer hatte, was gebraucht ist. Mit so kleinen Reitern, je nach Spiel. Voll gut, boah, mega nerdig, also voll ordentlich. Ja, genau. Voll gut. Hallo, wenn ich ein Problem im Spiel hatte, wollte ich das auch schnell geregelt haben, wie nicht lange suchen. Ja, klar, nee, also klar, echt der Hammer, aber dass du dann auch so die Muße dazu hattest, das so zu machen, ja. Ja. Echt cool. Ein locker Junge oder so, dem möchte man jetzt Geduld eigentlich nicht unbedingt zusprechen. Nee, ne? Auf der anderen Seite doch, eigentlich warum nicht? Ne? Ja. Also im ersten Moment habe ich jetzt gedacht, Quatsch, aber auf der anderen Seite, wir zocken ja auch geduldig. Ja, klar. Wenn ich 10 Stunden grinden kann, dann kann ich mir auch so einen Ordner anlegen. Hast du schon recht, ja, schon, da ne? Hast du schon recht, ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, tatsächlich fällt mir das Grinden, je älter ich werde, echt schwerer. Bei mir auch, ehrlich. Ich habe da früher 8 Stunden gesessen, habe Charaktere gelevelt, jetzt mittlerweile so 1 Stunde, so boah, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ganz genau, geht mir ist absolut nicht so ganz genau so. Oder? Nein, echt nicht? Ja, du findest Grinden super geil, weil Hauptsache kämpfen. Ich mach das und so, mittlerweile ne? Aber auch echt nervös, also ich hatte da früher definitiv mehr Geduld für als heute. Ja, ich denke halt so, die Zeit, die ich in dieses Grinden stecke, die ist ja keine, also es ist keine Spielzeit, die mir eine Erfahrung gibt, die ich vorher nicht hatte. Weil nee, so darfst du doch nicht sehen. Ja, aber das ist auch genau das Paradoxe daran, es ist halt immer dasselbe. Ja, aber du setzt dich, spiele ich aktuell wieder Titan Quest für die Switch. Mhm. Das ist ja halt Diablo-Spiel und ich habe den Pixel und Kitsch Podcast, den ich hier jetzt einmal erwähnen möchte, um Werbung für dich zu machen. Pixel und Plastik? Plastik, ja, stimmt. Pixel Kitsch gibt's auch. Es gibt ja den, ich glaube, Pixel Kitsch gibt's doch auch als Seite, aber die Pixel haben, ich Kitsch, weiß gar nicht, haben die auch einen Podcast? Ich weiß es nicht. Schön, ja. Pixel und Plastik, tut mir sehr leid, dass ich deinen neuen Podcast nicht kenne. Auf jeden Fall habe ich mir zum Beispiel den einfach angehört und 2 Stunden dazu Level gegrindet. Bevor ich mir einen Podcast anhöre und im Bett liege oder nichts mache, kann ich einfach grinden und das einen Podcast Das ist eigentlich hören. Sehr schlau, okay, ja, aber das, doch. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Wenn du dabei noch was anderes machst, dann ist die Zeit ja nicht verschwendet. Ja, aber so wenn habe ich 500 Beispiel, Stunden mit Diablo verbracht. Wenn ich zum Beispiel, ich spiele ja meine Rollenspiele persönlich, spiele ich die ja am liebsten in Handheld-Varianten, weil ich die ja auf dem Weg zur Arbeit spielen kann. Und Zeit in der Bahn ist ja auch im Prinzip verschwendete Zeit, wenn du nichts machst, wenn du jetzt nicht ein Buch liest oder was anderes machst. Und wenn ich dann da grinden muss, dann ist es wieder verschwendete Zeit. Außer ich höre da auch gleichzeitig vielleicht einen Podcast bei, was ich manchmal mache, wenn ich halt stumpf grinden muss. Aber eigentlich spiele ich gerne das Spiel halt nicht und höre dabei eine andere Audioquelle an, weil ich nämlich eigentlich auch die Musik wertschätzen möchte des Spiels. Aber beim Grinden habe ich es ja alles dann schon 100-mal gehört. Deswegen ist es dann egal. Aber du hast recht. Theoretisch, wenn du dann irgendwie einen Podcast dabei hörst, ist es was anderes. Aber wenn nicht, dann finde ich es langweilig. So habe ich mir 2 Stunden Street Fighter angehört und währenddessen griechischen mythologischen Monstern auf die Fresse gehauen. Beste Kombi. Ja, also ja. Ich wollte gerade sagen, die Schnittmenge und das, der gemeinsame Nenner auf die Fresse auf hauen Fall. Ist ja gegeben. Also sehr, passt genau. Das sehr gut. Wo du gerade auch nochmal auf die Musik kommst ins Spiel, ne, das ist ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil in den Spielen. Richtig, sollten wir noch mal kurz ansprechen. Finde ich auch gut. Du kommst mit unserer Agenda hier hinterher. Finde ich super. Musik in Spielen unheimlich wichtig, weil das untermalt natürlich auch die Situation entsprechend. Witzigerweise bin ich aber niemand, der sich jetzt hinsetzt und so einen Soundtrack von oben bis unten hört, weil ich bin eigentlich jemand, wenn ich Musik höre, dann höre ich lieber Musik mit Gesang. Aber wenn ich das Spiel spiele, ist mir die Musik schon wichtig. Mhm. Okay, da du ja kein 3DS hast, dann hast du auch nicht Final Fantasy TH Trism Curtain Call gespielt, nee. Ne? Genau, richtig. Rhythmus habe ich übrigens gar keinen. Ich weiß nicht, ob das Spiel überhaupt was für mich ist. Ja, oh, okay. Ist jetzt, nicht sonderlich schwer. Aber es ist halt schön, du hast auch wieder diese chibi kleinen witzigen Charaktere, die dann da rumlaufen und spielst halt die Songs aus Final Fantasy nach. Ja, und, das ist natürlich cool, ja. Und außerdem soll ich euch mal was verraten. Ich bin ja Musiker und ja. Diese ganzen Rhythmusspiele, ne? Hat nichts mit Musik zu tun. Ja, also ich habe da meine totalen Schwierigkeiten mit, weil ich würde immer instinktiv anders innerhalb dieser Spiele vorgehen. Also immer wenn da zum Beispiel, heute habe ich noch so ein, dieses Maestro Jump in Music heißt das, glaube ich, für den DS. Das ist auch so ein Rhythmusspiel, wo du im Rhythmus halt irgendwie Dinge antippen oder hoch und runter swipen musst auf dem DS mit dem Stylus und so. Und wenn ich dann im Rhythmus bin, dann gehe ich davon aus, dass ich irgendwas, also ich habe halt so, weil ich bin ja ein Schlagzeuger, also ich behaupte mal, ich habe den Rhythmus halt im Blut, sag ich ja. mal. Ne? Solltest du haben als Schlagzeuger, ne? Ja, es gibt auch Schlagzeuger, die haben das nicht und ja, okay. Die spielen aus dem Schlagzeug, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau, und du hast dann halt so eine gewisse Erwartungshaltung als Musiker, was du als nächstes wahrscheinlich machen können oder machen sollen wirst. Ja. So, und dann erwartest du, also dann tippe ich halt falsch, weil ich das instinktiv so mache, wie ich das als Musiker machen würde. Und deswegen komme ich mit diesen ganzen Rhythmusspielen fast gar nicht klar. Das einzige Rhythmusspiel, was ich richtig, richtig gut konnte, heute auch wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich nicht mehr in Übung bin, aber das rauskam, habe ich halt brutal viel Guitar Hero gespielt. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass du das sagst. Ja, also ja. Das, die waren auch wirklich brillant umgesetzt. Ja. Ab dem dritten Teil hat das Team gewechselt. Dann war es nicht mehr Harmonix, die da ja dann später Rockband gemacht haben, sondern dann war es Neversoft, das Team, was vorher Tony Hawk gemacht hat. Und bei denen waren offensichtlich keine Musiker mit an Bord. Die hätten lieber bei Tony Hawk bleiben sollen. Ja, ehrlich, ganz genau, ja. Weil die Serie ist nämlich auch abgesagt. Ja. Ja, und deswegen, also diese ganze Rhythmusspielgeschichte, die ist irgendwie ein schwieriges Unterfangen. Ich habe dann bei Guitar Hero, als dann irgendwie bei Rockband und so weiter auch die Schlagzeugcontroller dazu kamen, habe ich gedacht, ja geil, ey, das wird ja super gut und du bist der King. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann das absolut gar nicht, weil die Noten, die du da spielen musst, die sind halt überhaupt nicht so, wie ich das... Wenn ich den Song kenne, dann weiß ich halt genau, was beim Schlagzeug passiert. Ich kann jede einzelne Note so spielen, wie das auf der Aufnahme ist. Ja. Natürlich nicht immer. Aber, ne? Ich weiß das ja, weil wenn ich Musik höre, dann brennt sich in meinem Kopf natürlich auch die Schlagzeugspur ein. Ja, klar. Und wenn es dann von dem Spiel anders abgefragt wird, dann macht mich das total kirre. Ich kann dann auch nicht aus meiner Haut raus und nur das abspielen, was dann angezeigt wird. Und deswegen, also für mich sind diese Rhythmusspiele nichts. Und das bedeutet, und das ist jetzt, dass ich einen unglaublich großen Bogen geschlagen habe, was ich gut kann, weit ausschweifen, um zum Punkt zu kommen. Das ist der Grund, warum ich sagen würde, probier es vielleicht trotzdem mal aus, Jesse, weil wer weiß, auch ne, wenn ich als Musiker in Anführungsstrichen dann nicht mit klarkomme, vielleicht sind das Dinge, die dir überhaupt gar nicht erst auf die Nerven gehen würden. Ja, das kann natürlich sein. Ja, wenn man sich das natürlich aus der Perspektive so ansieht, dann hört sich das sogar gar nicht mal so unlogisch an. Also ich kann es mir vorstellen. Ja, das ist natürlich im Endeffekt, richtig. Im Endeffekt ist bei dem Final Fantasy Musikspiel, du hast den Stylus vom 3DS und musst dann quasi nur Punkte verfolgen. Okay. Drauftippen, wenn die Note anfängt und wenn eine längere Note gespielt wird, angetippt lassen und dann in Schlangenbewegungen mitgehen, damit du quasi Kampfpunkte kriegst und im Hintergrund sind dann halt die kleinen Figuren, die dann gegen andere Gegner kämpfen und dadurch kriegst du dann halt Bonuspunkte. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht, dass du irgendwie wie ein Klavier spielen müsstest oder so. Also du musst dann wirklich eher antippen und auf dieser Linie bleiben, ein bisschen verfolgen, ein bisschen im Rhythmus mitgehen. Also es ist schon ganz gut gemacht und du hast halt... Hört sich auf jeden Fall echt cool an, ja. Ja, hört sich echt gut an. Auf jeden Fall. Ja, Musik ist ja auch bei Final Fantasy generell echt ein großer Punkt, ne? Und ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt, aber wahrscheinlich schon. Nobuo Uematsu, ne? Natürlich. Godfather of Final Fantasy Musik. Ich habe tatsächlich die unheimliche Ehre, den dieses Jahr im Dezember in Berlin live ansehen zu können mit seiner Band. Habe sogar Meet and Greet Karten. Mit den Black Mages? And Greet. Ja, genau, richtig. Das bitte? Mit den Black Mages? Nee, mit Earthbound. Papas Earthbound irgendwas. Wie heißt das jetzt nochmal? Nobuo Uematsu und Okay. Alles andere ist egal. Heißen die nicht so? Black Mages, hat der nicht auch eine Band, die so hieß? Das kann sein, dass das so heißt, aber das hier ist was anderes, was ich mir jetzt angucken. Jetzt bin ich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen unterwegs. Ich guck mal nach. Ja, okay. Aber cool. Darauf baut unser kompletter Podcast auf. Genau. Also, ich war nicht ganz falsch. Es ist Nobuo Uematsu und Earthbound Papas. So heißt die Band von ihm. Okay. Genau, richtig. Und nächstes Jahr im März, glaube ich, oder im Februar, ich weiß nicht mehr genau, kommt das Final Fantasy Distant Worlds nach Düsseldorf. Ja, genau, da habe ich auch schon Karten für. Cool. Das ist ja dieses Final Fantasy Orchester, ne? Jetzt bin ich getriggert. Und das ist halt wirklich, also wir hatten erst gesehen, die sind in Hamburg und dann haben wir irgendwann kurz drauf gesehen, oh Wahnsinn, die sind ja auch in Düsseldorf, das ist ja der Hammer. Direkt Karten bestellt für Düsseldorf, ne? Wie gesagt, ist halt erst ne, irgendwann nächstes Jahr, aber da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und Nobuo Uematsu kennenlernen zu dürfen, das ist für mich eine riesige Ehre und das wird auch, glaube ich, total der Wahnsinn. Hammer. Das heißt, in deinen VIP-Karten ist halt auch wirklich ein Meet and Greet dabei. Und genau. Wow. Ja, okay. Ist echt der Hammer. Ach so, ganz vergessen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Aber Jesse spricht ja auch wenigstens ein bisschen Japanisch, ne? Ja, so ein paar Brocken nur. Ja, aber du lernst ja Japanisch, stimmt. Ja. Das heißt, du kannst ja wenigstens irgendwie dich so rudimentär irgendwie mit ihm unterhalten oder wenigstens ein paar Sachen sagen. Ich denke, das würde wohl klappen, ja, auf jeden Fall. Ja. Mal sehen. Ich denke mal, das wird ihm vielleicht auch ganz gut gefallen, hoffentlich. Man will ja auch Eindruck hinterlassen bei den Leuten, gell? Ja, das ist auch immer schön, wenn die, gerade bei den Japanern, wenn du versuchst, Japanisch zu sprechen, dann rasten die immer aus, dann sagen die immer, wow, dein Japanisch! Die freuen sich total, ja, das ne? Irgendwie Sayonara gesagt oder Konnichiwa oder so und dann sagen sie immer total, total super, begeistert. Ne? Ja. Das finde ich super, ja. Die finden uns Deutschen sowieso generell irgendwie ganz cool, habe ich das Gefühl. Ja, die stehen schon auf uns, ohne Frage. Ja, das ist echt Wahnsinn, gell? Warum auch immer, ne? Na, durch diese Nein, ganze, eigentlich sind wir ja schon ganz cool. Genau, durch die ganze Kriegsnummer halt, ne, damals. Ja, also, klar. Ja. Also dieser schon. Bund, der da geformt wurde, der ist unzertrennlich. Also selbst heute noch irgendwie, selbst die jungen Japaner, die haben da ja gar nichts mit am Hut eigentlich. Nee, eigentlich aber trotzdem, nicht, ne? Die sind da ganz eisern irgendwie, ganz total cool. Das ist echt der Wahnsinn. Generell ist halt alles so, was Japan betrifft, begeistert mich persönlich halt auch total. Ne? Ja, mich auch. Ich habe auch voll den Japan-Fetisch. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ganz dieses schlimm. Land und ist auch so. Die Sprache und ist alles. Alles einfach. Und für mich dann halt. Ja, ist auch einfach wahnsinnig schön. Also, ne? Überall auf der Welt gibt es Sachen, die irgendwie nicht schön sind, aber ich finde Japan auch sehr, sehr faszinierend. Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, Japan hat die kleinste Kriminalitätsrate auf der ganzen Welt. Ja, also das muss man jetzt mal positiv hervorheben. Der ganzen Welt? Ja. Ich hab mich da auch ehrlich nie unsicher gefühlt. Also egal, wie spät es war, wo wir langgelaufen sind, nie irgendwie. Ich habe mich auch auf Instagram schon öfter mit Japanern unterhalten und dann sagte dann auch einer irgendwie, sie haben ja auch ihre Geschäfte da 24 Stunden 7 offen, gell? Ja, genau. Und dann hieß es dann irgendwann, wo ich dann gesagt habe, so ja, bei uns sind die Geschäfte spätestens ab 10 Uhr zu normalerweise. Und dann hat er mich dann auch gefragt, ist das bei euch so gefährlich oder warum geht ihr dann nachts nicht raus? Da habe ich gesagt, nee, das hat was mit Arbeitsschutz und deutschen Gesetzen zu tun und so. Und dann war das halt relativ schwierig, ihm zu erklären, warum unsere Geschäfte nachts zu sind. Das war total witzig halt. Und er hat halt gedacht, bei uns wäre es nachts total gefährlich und deswegen würde keiner auf die Straßen gehen. Da habe ich gesagt, nee, Gottes Willen. Ne? Aber die haben da halt auch so ein ganz anderes Verständnis. Und ich habe halt auch gelesen viel, dass es halt gerade durch deren Pflichtbewusstsein und durch dieses krasse Höflichkeitsbewusstsein, was sie haben, ist die Kriminalitätsrate da halt relativ klein. Mhm. Wir haben ja diese Rundreise gemacht und da hatten wir ja auch des Öfteren so Japaner, die uns dann so ein bisschen erzählt haben, wie er da so im Land ist und so. Ja. Und der sagte auch, das ist bei denen so verankert, wenn die klauen oder irgendeine Straftat beginnt, dabei erwischt werden, verliert nicht nur derjenige sein Gesicht, der geklaut hat, sondern die komplette Familie ist dann unten durch. Der findet nie wieder einen Job, die würden nie wieder irgendwie, sind nie wieder angesehen in der Gesellschaft. Und das ist halt so ein ganz großes Ding für die. Weil die nicht riskieren wollen. Ja, klar, verständlich, ne? Auf jeden Fall. Würde einigen Leuten hier auch sehr gut. Definitiv. Ja. Definitiv, ja. Da hast du wohl recht. Ja, oh Mann. Final Fantasy. Es gibt noch Karten für Düsseldorf übrigens, falls das jemand, der hier gerade zuhört, interessiert, Dennis. Wann ist das nochmal? 16. Februar. Ach, Februar doch, ne? Siehst du, sage ich doch. Ja. 20 Uhr, Mitsubishi, alte Dingshalle. Mitsubishi Electrical. Ja. Alles klar, trage ich mir schon mal im Kalender ein. Ja, ach, was freue ich mich da drauf, das wird so cool. 16. Februar? Distant Worlds ist, glaube ich, echt der Wahnsinn. Ja. 16. Februar. Ja, ich habe da schon total viel von gehört und das ist auch alle, die da waren, fanden es irgendwie super faszinierend und das, du hast ja auch jedes Mal, glaube ich, einen anderen Conductor, also Dirigent und dann ist es immer so ein bisschen, hat es immer so, also ne, ich habe echt schon Kritiken davon gehört, dass die Leute sagen, ja, hier mit dem finnischen Dirigenten so und so ist das total, weiß ich nicht, irgendwie, der bringt da mehr Action rein oder was oder ist dann irgendwie nochmal auch eine interpretatorische unterschiedliche Erfahrung ist, also es muss schon spannend sein, ja. Ja, voll krass, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon schön. Ich habe mir vor 2 Jahren dieses Symphony-Zelda-Orchester angehört, Symphony of the Goddess, auch in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall. Das war schon Wahnsinn. Du hast halt diese riesigen Leinwände, wo Spielszenen gezeigt werden und dazu werden halt die Songs gespielt. Ne? Boah, das ist schon krass. In diesem ganzen Symphonieorchester dann dabei. Das ist das Krasse daran. Orchester live erleben ist immer, das ist eine pure Gänsehaut. Das ist einfach Wahnsinn. Also. Habe ich bisher tatsächlich noch nie erlebt, hatte ich bisher noch nicht die Chance zu, deswegen bin ich umso mehr gespannt. Ja. Also dann natürlich noch mit Musik aus der mir am liebsten gelegenen Welt ist natürlich noch besser. Ne? Hast du ein Lieb? So, was ist denn mit der Zukunft? Ach so, okay. Mit der Zukunft. Ja. Du und die Zukunft. Ich und die Zukunft. Also, meine Final Fantasy-Zukunft gestaltet sich hoffentlich so, dass es noch viele, viele, viele Jahre gibt mit Final Fantasy und mir. Ja. Natürlich ist in hoffentlich nicht mehr allzu ferner Zukunft das Final Fantasy 7 Remake. raus. Ja? Episode. Als sie gesagt haben, Episoden wartet für mich. Mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viele Leute sagen hören, nee, und das will ich nicht und das finde ich blöd. Und ich persönlich bin aber jemand, ich habe gesagt, selbst wenn das Spiel komplett anders ist, ich weiß, dass es gut wird. Mhm. Ja, aber diese Episoden, ich weiß genau, dann fängst du an zu spielen, bis dann, du weißt ja, wie die Storynummer ist bei Final Fantasy 7. Dann bist du nach 10 Stunden ist die erste Episode vorbei. Und dann dauert das 2 Jahre, bis die nächste rauskommt? Also Square ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, niemals ein Spiel zu verschieben oder immer alles pünktlich auszubringen. Absolut richtig. Wobei man sagen muss, bei der Final Fantasy 13 Trilogie hat es ganz gut geklappt, dass tatsächlich der nächste Teil immer pünktlich alle 2 Jahre später kam. Aber 2 Jahre ist halt auch eine lange Zeit. Ne? Ja, das ist absolut richtig. Ja, ist absolut richtig. Aber ich bin, was das Final Fantasy 7 Remake betrifft, komplett offen und völlig vorurteilsfrei. Mir ist es ganz egal, was die machen, wie sie es machen. Ich gehe da komplett offen dran und denke mir, egal wie es wird toll. Weil es ist ein geiles Spiel. Die Story werden sie kaum verändern. Die wollen sie ja nur erweitern, indem sie ein paar Nebencharaktere ein bisschen näher beleuchten. Also alles in allem, denke ich, wird es ein Hammerspiel und die Grafik, weiß ich jetzt schon, wird mega krass und geil und das wird toll, doch, auf jeden Fall. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass wir noch ein Final Fantasy 16, 17, 18 und so weiter bekommen werden, ja. Was glaubst du denn, 16 wieder in dem aktuellen Setting, nein, in diesen neueren Style oder gehen die wieder zurück? Ich denke und ich hoffe, dass die eher wieder mehr in Richtung Fantasy gehen werden, weil dieses Moderne steht denen einfach nicht, finde ich. Dieses Real Life, ich fahre jetzt ein tolles Auto und weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Ich finde, das passt nicht zu der Marke. Also ich fände es interessant, wenn die mal wieder ganz, ganz zurück zu den Wurzeln gehen würden. Zwar mit diesen actionbasierten Kämpfen, aber halt einfach mal wieder so ein klassisches Fantasy-Ding mit Zauberern, Drachen, ja. Weißmagier. Ja, auf jeden Fall. Also da hätte ich, glaube ich, mal Bock drauf. Könnte ich mir auch gut vorstellen, mit diesen ganzen, wie du schon sagst, mit diesen alten Klassen, Weißmagier, Rotmagier, Schwarzmagier, hast du nicht gesehen. Wäre cool, sowas auf jeden Fall nochmal zu erleben. Glaube ich zwar nicht, dass sie das machen werden, weil ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch einfach schon zu weit ab vom Schuss. Generell fände ich das cool, aber ich hoffe wirklich für Square, dass die wieder mehr auf die Fantasy-Schiene gehen, weil wie gesagt, ich finde, das Moderne steht denen einfach nicht. Also das ist das, was ich mir für die zukünftigen Spiele erhoffe. Und ich hoffe halt wirklich, dass trotz allem, dass die Leute halt weiterhin versuchen, offen zu bleiben, auch neuen Teilen gegenüber. Und ich fände es halt persönlich schöner, wenn die Leute halt nicht immer alles nur schlecht sehen würden, sondern versuchen einfach mal würden, bei den Spielen auch die guten Seiten zu sehen, weil es gibt in der Regel viel mehr gute Seiten, als es schlechte Seiten gibt, und zwar in jedem einzelnen Final Fantasy. Also ich kann dir auch jetzt schon sagen, egal wie viel ich jetzt meckern werde, das weißt du, Schilly auch, wenn die einen geilen Trailer raushauen, habe ich das Ding vorbestellt, werde ich mir es auch holen. Klar, das weiß ich auch. Das ist ja bei den meisten Leuten so, und ich habe jetzt auch schon gesagt, und wenn die eine super Special, hast du nicht gesehen, PlayStation damit rausbringen würden, ich bin niemand, der sich normalerweise 2 Konsolen kauft, wenn ich mal einmal eine Konsole habe, dann bleibt das auch dabei, aber wenn das rauskommt, ist mir auch scheißegal, was das kostet, das wird mein sein. Ich weiß nicht, wie oft wir schon im Podcast über irgendwelche Konsolen oder Spielreleases und wie oft ich gesagt habe, nein, ich hole mir die nicht. Aber vor allem für Start später, wenn es günstig ist oder so. Das letzte war bei der Switch, für Zelda, da kann ich auf der Wii U spielen, das hole ich mir auf jeden Fall für die Wii U, und die Switch hole ich mir zu Weihnachten, wenn dann Odyssey und so rauskommt. Wer war der Erste am Release-Wochenende, die Switch zu Hause hatte? Ich. Ganz sehr genau gut. So war das. Ja, das war das sehr, war sehr gut, so. Vorzeige-Marketing-Opfer. Ja, aber wirklich, ehrlich. Alle reden davon, dass bestimmt fährt, ich will das jetzt doch haben. Wo ich dafür überall rumgefahren bin, ne? Meine Güte. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Man hat ja mal gemunkelt, dass es eine PlayStation 5 nicht vor 2021 geben soll. Also auch kein Final Fantasy 7 vor 2021. Die Befürchtung habe ich halt auch, ja. Ich glaube, das kommt für die 5 als Release-Title. Die Befürchtung habe ich halt auch. Aber ich denke, die müssen auf jeden Fall noch irgendwas raushauen, weil die Zeit zu überbrücken, also das ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Das tut denen nicht gut, wenn die noch zu lange warten damit, glaube ich. Naja, der Usus der letzten paar Jahre war ja eigentlich, dass die immer einen regulären Teil rausgebracht haben und dann einen ihrer Online-Teile, ne? Genau, richtig. Normalerweise war das immer so im 2-Jahres-Rhythmus. Also normalerweise die alten Spiele erschienen immer so im 2-Jahres-Rhythmus ungefähr. Kann man sagen. Und Final Fantasy 15 wird ja jetzt dieses Jahr schon 2. Mhm. Und es ist noch nichts in Sicht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist für Square. Ja, die werden. Aber haben die nicht jetzt Stormblood rausgebracht für das ja, Spiel. Aber das letztes haben die auch Jahr, schon ne? letztes Jahr rausgebracht, ja. genau. Und das Final Fantasy 14, das Online-Game, ist ja nochmal quasi eine andere Hausnummer als jetzt die PlayStation-Teile, weil die das MMO, das ist ja auch nochmal so ein bisschen gesondert zu sehen, ne? Ja, ja genau. Ja. Deswegen, also ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich, dass sie zumindest irgendeinen Nebenteil rausbringen, was Größeres oder sonst irgendwas, weil wenn die jetzt zu lange warten, ist es, glaube ich, für die Fans auch ziemlich kacke. Ich meine, wir regen uns ja jetzt alle schon darüber auf, wie lange wir schon darauf warten, ne? Und es hieß ja damals eigentlich, die erste Episode soll zum 30-jährigen Jubiläum von Final Fantasy rauskommen, also eigentlich letztes Jahr schon. Und ja, wie du schon sagst, wir kennen es von Square ja zu Genüge, dass viele Releases da gerne mal verschoben werden. Tja. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was die Zukunft so bringt. Und ich versuche halt auch tatsächlich immer alles, was neu ist, irgendwie wirklich mit offenen Augen und offenem Herzen zu betrachten, weil ich mir halt auch selber die Reihe einfach nicht kaputt machen will. Das ist sehr schön. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich finde es nämlich schön, dass du nicht so ein verbitterter, eiserner Fan irgendwie einer bestimmten Ära oder eines bestimmten Spiels bist, sondern dass du da einfach deine Liebe da unvoreingenommen ist für diese Serie und dass du da einfach aus jedem Titel das Positive herausziehen kannst. Und das ist total schön und bewundernswert und hoffentlich bleibt dir das für alle Ewigkeiten, solange bis Final Fantasy irgendwann keine Spiele mehr bekommt oder so. Was wir natürlich nicht hoffen. Ich glaube, das passiert sollte nicht. Sollte das erhalten bleiben, genau. Also ich hätte nichts dagegen, wenn Final Fantasy mich noch überdauert. Dann habe ich wenigstens im Alter noch Spaß. Genau, wenn der WDR 5000 da ist. Nicht, dass du dann sagst, irgendwie, ja, hier, die haben wir schon seit 10 Jahren nichts mehr rausgebracht. Ja, richtig. Also das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, also das ist so zumindest das, was ich mir wünsche und auch hoffe. Wunderschön, das war toll. Ja, das freut mich sehr zu hören, dass du da einfach so eine schöne Meinung hast und überhaupt war eigentlich die ganze Podcast-Folge heute richtig erfrischend. Wir haben irgendwie, glaube ich, noch nie über eine einzige Spieleserie so dermaßen umfangreich geredet. Wir hatten häufig irgendwie andere Themen. Nee. Deswegen war das echt mal so ein richtiger Final Fantasy Rundumschlag, eine Nachhilfestunde in gewisser Weise und ein Einblick in Details und Nuancen, die ich so noch nicht kannte von der Serie. Freut mich auf jeden Fall auch, dass ich dabei sein durfte. Und ich meine, wer kann schon dazu Nein sagen, wenn er zu seinem liebsten Thema 2 Stunden reden darf? Das freut mich, ja, das ist super. Nee, ich fand es total cool, dass du sofort zugesagt hast, weil hätte ja auch sein können, dass du sagst, oh nee, so irgendwie im Radio quatschen oder sowas, das ist gar nichts für mich. Aber das ging ja heute ganz super locker flockig von der Lippe. Sozusagen. Ja, perfekt, ne? als wenn du immer Podcast machst. Ja, sehr gut. Hat mir auch echt riesen Spaß gemacht. Also bin ich auch gerne bereit, nochmal zu machen, wenn ihr das möchtet. Also von daher, doch, war auf jeden Fall sehr schön und freut mich auch, dass ihr mich dabei haben wolltet und ja, dass wir da jetzt wirklich 2 Stunden über mein liebstes Thema sprechen konnten. War sehr schön heute, auf jeden Fall. Toll, klasse, dankeschön. Können wir nur genauso zurückgeben, glaube ich. Ja, können wir nur zurückgeben. Absolut. Vielen Dank auch. Über die alten Super Nintendo JRPGs oder... Da kann ich auch stundenlang drüber philosophieren. Genau, ich glaube, das ist eine ganz eigene Folge sein. Denn eigentlich ist insgeheim Jesses Lieblingsspiel nämlich Secret of Mana. So. Voll der Cliffhanger. Ja. Das stimmt tatsächlich. Mein All-Time-Favorite-Spiel ist und bleibt für immer Secret of Mana. So. Das, und ich beneide dich immer noch, weil du bei eBay diesen Display-Stand da bekommen hast. Boah. Ja. Ja, ich bin der Meinung, wir sollten dazu mal eine Folge machen, weil Secret of Mana gehört auch zu meinen Lieblingsspielen und da können sehr, wir uns, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, habe ich vorletzten Monat noch durchgespielt auf der PS4 Remake. Wahnsinn. Sehr cool. Das fand ich auch sehr gut. Also das können wir gerne machen. Toll, ja, dann haben wir ja schon mal ein Date fürs nächste Podcast-Thema, finde ich gut. Perfekt. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal vielen Dank fürs erneute Einschalten. Ich hoffe, ihr habt uns in den letzten 3 Monaten, in die ihr uns vermissen musstet, nicht vielleicht sogar schon vergessen, sondern habt doch wieder eingeschaltet. Aber wenn ihr das hört, was ich hier von mir gebe, dann habt ihr ja wieder eingeschaltet offensichtlich. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr auch 2 Stunden 15 Minuten durchgehalten. Sehr richtig, gut. Ja, ey, wer kann denn erstens der Jesse und zweitens eigentlich auch uns widerstehen, wie wir über Final Fantasy reden? Von daher. Ich sag mal so, im besten Fall habt ihr 3 Level bei Titan Quest jetzt gefahren. Genau, je nachdem, richtig. Ja, eigentlich finde ich das ganz witzig. Was macht ihr eigentlich so, während ihr Podcast hört? Legt ihr im Bett und schlaft? Also seid ihr kurz vorm Einschlafen? Das machen auch manche Leute. Das habe ich 1-2 Mal probiert und dann habe ich halt am nächsten Tag gemerkt, okay, gar keine Ahnung, wo du aufgehört hast, muss alles wieder von vorne hören. Oder seid ihr in der Bahn, sitzt ihr im Auto oder zockt ihr wirklich dabei? Das würde mich mal interessieren. Und zweite Hausaufgabe heute. Eigentlich haben wir uns gerade schon sehr gut. Ich wollte gerade überlegen, worüber sollen wir denn nächstes Mal reden, wenn wir mit der Jessie nochmal podcasten sollten. Aber das haben wir ja gerade schon festgelegt. Also ich würde vielleicht sagen, Secret of Mana. Welches ist denn euer liebstes Final Fantasy Spiel? Was ist eure liebste Final Fantasy Erfahrung? Das wäre doch eigentlich schön. Das würde ich gerne mal von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erfahren und wissen. Und ansonsten bedanke ich mich für einen wundervollen Podcast bei euch beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, irgendwie Revue passieren zu lassen. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, sage ich, zock on, zock hart. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.